Hi, hallo. Echo da. Hi, hallo, hier im Dicken Engel zum 18. und vorvorletzten Grillen der Grillsaison 14-2 für Halle. Ich habe bei mir den Ralf Honig, Sokratos und den Philipp Schnabel im Payer, die mir irgendwann gleich mal erklären müssen, was gar nichts bedeuten. Und ich glaube, der Ralf möchte gerne stellvertretender Generalsekretär werden, soweit ich mich erinnern kann, und der Philipp Schatzmeister. Ist das richtig? Ja. Ja. Sehr schön. Wir fangen traditionell an, indem ihr eine Minute was über euch selber sagt, über eure Person, und dann gehen wir mal in die Themen rein. Ach so, am besten machen wir das so, bei solchen Zweierbefragungen habe ich bisher immer mit ganz gutem Erfolg so gemacht, dass abwechselnd einer anfängt zu beantworten, dann kommt der andere, der kann noch was hinzufügen oder sagen, nein, ich sehe das irgendwie völlig anders, und beim nächsten Mal wechselt das, und da haben wir bis jetzt ganz guten Eindruck gekriegt. Fängt jetzt vielleicht der Ralf an, ja, der hat ja auch schon fast angefangen. Okay, ja, also mein Name ist Ralf Hurnig, ich bin 53 Jahre alt, ausgebildeter Technikinformatiker, also eine Fachausbildung, kein Studium oder sowas. Arbeite in einer Computerfirma, die hauptsächlich für IT-Dienstleistungen zuständig ist. Ich persönlich bin so zu 50% für alles das, was intern anfällt. Mitarbeiterverwaltung, einchecken, auschecken Mitarbeiter, teilweise die komplette Hardwarebestückung, wobei ich da nicht entscheidungsbefugt bin, also denen die Hardware zu geben. Das machen deren Vorgesetzten, aber eben für die Vorbereitung alles, was damit zusammenhängt. Und dann eben auch die Betreuung über die gesamte Zeit, während sie in der Firma tätig sind. Ja, ich kandidiere für einen ersten stellvertretenden Gensec und gegebenenfalls, wenn gewünscht, auch für einen zweiten. Ja. Mein Nick hat es vorhin kurz angesprochen. Sokratos ist eine Romanfigur aus der Perioden-Serie. Und ich musste mir was einfallen lassen, weil mein alter Nick, den ich früher benutzt habe, der war überall vergeben. Und dann habe ich mir den genommen, weil ich da gerade ein Buch liegen hatte, wo der dann auftauchte. Ich erinnerte mich an irgendwas, konnte es aber nicht zuordnen. Philipp. Okay, also mein Name ist Philipp Schnabel. Ich bin 28 Jahre alt. Studiere Elektrotechnik noch im letzten Semester jetzt. Bin seit 2012 bei den Piraten, habe Aufgaben in dem Landesverband Sachsen übernommen und im Bundesverband bin soweit aktiv in verschiedenen Vereinen, zum Beispiel im Geflügelverein und im Imkerverein. Was möchte ich bei den Piraten werden, ist Schatzmeister oder stellvertretender Schatzmeister auf Bundesebene. Ich habe bisher in der Schatzmeisterei, also in der zugearbeitet, bin jetzt Beauftragter für Fundraising auf Bundesebene und möchte das gerne als Bundesschatzmeister noch vertiefen. Traditionell beginne ich mit der Frage, die Piraten sind gerade in einer schwierigen Situation und Vorstände sind sowieso jetzt unglaublich beliebt, mir völlig unverständlicherweise, werden also direkt nach ihrer Wahl zum Feind, weil sie irgendwie Macht kriegen oder sowas. Und ihr wollt euch das jetzt geben in dieser Zeit. Ihr müsst irgendetwas mit den Piraten vorhaben, irgendein Anliegen haben, und ich möchte rausfinden, was. Philipp. Also mein Ziel für die Piraten als Schatzmeister oder stellvertretender Schatzmeister wird es sein, die Grundlage dafür zu schaffen, die Position der Piraten besser verbreiten zu können. Wir müssen lernen, nach Spenden zu fragen, aber auch kreativen Weg, einfach Spenden einzuwerben. Und das möchte ich bei den Piraten etablieren, deswegen möchte ich in den Bufo. Ralf? Ja, bei mir ist es ein kleines bisschen anders. Ich habe gesehen, dass der Sven über Jahre sehr gute Arbeit gemacht hat im Bereich der Mitgliederdatenverwaltung und als Gensec. Seine Arbeiten haben mir immer sehr gefallen, und da ich gerade auch hier in Oberhausen schon so einiges an organisatorischen immer gemacht habe. Ich habe auch für den Landesverband vieles organisatorische erledigt, insbesondere auch die Vorbereitung Versammlungsleitung für die entsprechenden Landesparteitage. Und das sind eigentlich Sachen, die ich beruflich mache und deshalb auch dann Routine drin ist. Und ja, ich habe mir gedacht, die Piraten brauchen da auch wieder einen Genseck, der wirklich die Arbeit rein technisch wieder beherrscht, der die Arbeit gewissenhaft erledigt und der auch bereit ist, wieder Arbeitszeit gerade in die Mitgliederdatenverwaltung einzubringen. Und was mir ein bisschen am Herzen liegt, ist eine entsprechende Mitgliederversammlung, eine ständige Mitgliederversammlung, beziehungsweise BEO. Welches von den beiden Kindern da von der Bundesversammlung präferiert wird, hatten wir ja schon mal in Neumarkt abgestimmt. Für Nordrhein-Westfalen gilt das Gleiche. Also mir wäre es lieb, wenn wir die BEO dann tatsächlich mal langsam umsetzen könnten. Ah, dann steigen wir doch gerade mal in diesen Aspekt ein. Jeder Vorstand hat ja eine Stimme, deswegen nehme ich die grundlegenden Themen auch bei Schatzmeistern, Generalsekretären, Kandidaten mal dran. Und der BEO ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir ja vor einem Jahr beschlossen. Und was mich interessiert jetzt und auch wieder von euch beiden natürlich, worauf führt ihr denn das zurück, dass wir da nach einem Jahr immer noch gar nichts davon ausprobiert haben, noch nicht mal die Offline-Variante? Und was würdet ihr konkret tun? Also du hast ja schon gesagt, Ralf, dass du das Thema wichtig findest, dann den Philipp natürlich auch die Frage noch, wie er dazu steht. Und was würdet ihr konkret dazu tun, um das ins Werden zu bringen? Ja, also ich habe unmittelbar nachdem das verabschiedet war in Neumarkt, hatte der Entropin ja damit angefangen, die ersten Sitzungen, um die entsprechenden Vorgehensweisen, die ersten Programmstrukturen dafür festzulegen, welche Regeln gelten sollen, welche Punkte besonders wichtig sind, was wie umgesetzt werden muss. Hauptsächlich waren das allerdings Programmierarbeiten, wo ich seit circa 15 Jahren raus bin. Also das ist etwa so die Zeit, wo ich selbst nicht mehr programmiert habe. Für mich war eine Option, tatsächlich mich in den Offline-Bereich größer mit einzubringen, sprich die Urnenwahl, sprich Offline-Abstimmungen an Orten, die dann tatsächlich, ja, wie soll man sagen, ähnlich einer Art Wahlcomputer stattfinden, wobei ich persönlich ein Gegner von Wahlcomputer bin, möchte ich von vornherein sagen. Das habe ich dem Entropien damals auch direkt hingelegt. Also wenn, dann muss so ein Ding hundertprozentig funktionieren, sonst braucht man es nicht. Die Leute muss man allerdings dann in die Wahlkreisbüros kriegen, die muss man an Versammlungsorten kriegen, damit die da gegebenenfalls mit abstimmen könnten oder eben tatsächlich die Urnenwahl inklusive Wanderurne, alles was damit zusammenhängt. So viel zu dem Thema, was ich da für Rubeo damals gemacht habe. Dann kam allerdings Bundestagswahl, dann kam hier ein Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Zwischendurch habe ich beruflich auch noch ein Projekt aufs Auge bekommen, was sehr unvorbereitet kam, ist allerdings mittlerweile alles umgesetzt und erledigt. Die Kommunalwahlen hier in Nordrhein-Westfalen, speziell Oberhausen, sind ganz bescheiden ausgefallen, weil wir ja nicht zugelassen worden sind, aufgrund Formfehler der Leute, die Papiere eingereicht haben. Was ich für ein BEO sehe, ist, dass es nicht umgesetzt worden ist, weil nicht unmittelbar nach Neuenmarkt die Gruppe überhaupt unterstützt worden ist. Da waren zwei, drei Leute, die dann angefangen haben mit der Programmierung. Vom Bundesvorstand kam damals gar nichts. Dafür hat die Schatzkiste, ich glaube, 2000 Euro nochmal bekommen, damit sie auch nochmal ein Real-Life-Treffen machen können und sowas. Während der Entropie da wirklich auf dem Trockenen gehalten wurde. Alles, was die gemacht haben, haben die ehrenamtlich eingebracht und gemacht. Ich habe die Seite von denen immer weiter verfolgt. Leider die Bammelsitzung hinter aus zeitlichen Gründen nicht so, weil eben andere Dinge anstanden. In meinen Augen ist es ein Versäumnis, dass der Bundesvorstand damals nicht richtig reagiert hat. Ja, gut, und dann hatten wir Bundestagswahl, dann hatten wir jetzt die Vorbereitung Europawahl. Das ging dann alles Hand in Hand über. Und der aktuelle Vorstand, gut, war auch anders eingebunden. Also muss man mal ehrlich sagen, ihm will ich jetzt nicht den größten Vorwurf machen, aber auch da hätte sich jemand für bereit erklären können. Philipp. Okay, fangen wir das Ganze von hinten an. Warum denke ich, ist es bis jetzt noch nicht offline umgesetzt worden? Uns fehlt dafür einfach die Zeit und die Manpower. Wir hatten Wahlkampf eigentlich von Oktober bis jetzt durchgängig. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird es noch bis zum Jahresende so weitergehen, wahlkampfmäßig. Wer in dieser Zeit dann noch Personal bereitstellen will, dass bestimmte Urnen 24 Stunden am Tag ja, gesichert sind, ist für mich dann schwer verständlich, wie man das umsetzen soll. Eine Urnenwahl hat immense Kosten zudem noch für Auszählung, Papier, ja, Personal, wie man sieht. Deswegen denke ich, ist es offline noch nicht bei uns passiert. Ich bin sowohl für den BO als auch für die SMV. In Sachsen haben wir schon länger damit zu kämpfen. Ich kenne die Probleme von Programmierung und auch die Probleme, die dann die Nachvollziehbarkeit und die Geheimhaltung der Wahl mit sich bringen, und die Umsetzung hat einfach seine Tücken. Deswegen glaube ich nicht, dass man die einfach so in 3 Monaten umsetzen kann. Darum wird es liegen. Als Bundesvorstand werde ich mich dafür einsetzen, dass ein System dann kommt, entweder BO oder SMV. Ist mir in dem Fall relativ egal, solange das funktioniert. Warum? Es wird dem Bundesverband und der Gesamtpartei Geld sparen. Mindestens einen Parteitag, was 30.000 bis 40.000 Euro sind im Jahr, die sich für politische Arbeit sehr gut einsetzen lassen. Nehmen wir dafür im Zweifelsfall auch Geld in die Hand, wenn das notwendig ist. Philipp. Wenn es sich, sagen wir es nur so, wenn es in der Möglichkeit und im Budget noch drin ist, würde ich ja sagen. Zurzeit weiß ich das Budget und es würde sich wahrscheinlich kein Geld dafür finden, zurzeit im Budget. So, da ich das Budget vom Bund im Moment gar nicht kenne, außer das, was standardmäßig veröffentlicht wird im Wiki, muss ich sagen, muss man wirklich absehen. Die Frage ist natürlich auch, wie viel würde aktuell für dieses Jahr noch benötigt werden, wenn Geld benötigt wird? Oder ist da tatsächlich im Moment das Hauptproblem, dass auch der ein oder andere Ehrenamtliche fehlt? Insbesondere bei den Urnenwahlen wäre es natürlich hier für Nordrhein-Westfalen erstmal sowieso umzusetzen, weil auch wir ja den Beschluss haben in Nordrhein-Westfalen und meines Wissens ist der Stahlrabe da auch schon dran. Ihr habt es schon im Ansatz angesprochen, wechseln wir mal in Kleinigkeit das Thema. Geld könnte ein Problem sein und mich würde interessieren, wisst ihr, wie viel Festangestellte die Partei im Moment hat? Ist das zu viel, gerade richtig oder zu wenig? Was muss da irgendwie passieren? Ist das eine gute Idee, dass so eine Partei Festangestellte hat? Sollte es vielleicht viel mehr haben? Da würde ich euch bitten, mal so dieses Feld auszuleuchten. Gerade in euren Bereichen wäre ja auch tatsächlich im Zweifelsfalle Bedarf für bezahlte Stellen. Also mein aktueller Stand ist 4 oder 5. Ich weiß es nicht genau, weil ich, wie gesagt, jetzt auch durch den Kommunalwahlkampf teilweise etwas stark abgelenkt war vom Bundesthemen. Ja, der Bedarf ist mit Sicherheit da und bestimmt auch im Bereich der Verwaltung. Wobei, da muss man wirklich feststellen, wenn man arbeitet, wenn man guckt, was gemacht werden muss und welche Themen anstehen. Klar, wenn jetzt ein Europawahlkampf ist, wenn Bundestagswahlen sind, ist das Aufkommen, das Personalaufkommen natürlich weitaus höher als, also für den Bund jetzt gezielt gesehen, als wenn Landtagswahlen anstehen, weil da sind natürlich die Landesverbände mehr gefragt und werden auch die Vorstände mehr unter Last gesetzt. In meinen Augen gucken, was jetzt da ist tatsächlich, wer vor allen Dingen nach dem Bundesparteitag auch mit den Leuten, die gewählt worden sind, klarkommt. Mit Sicherheit wird der eine oder andere sagen, nee, mit dem will ich überhaupt nicht zusammenarbeiten, und wird vielleicht auch die Klamotten hinschmeißen. Dafür vielleicht irgendeiner, der die Klamotten bis jetzt hingeschmissen hat, wird sagen, ja, ich möchte aber jetzt, aber ich kann nicht mehr, weil ich müsste dafür Geld kriegen. Da muss man tatsächlich abschätzen, was ist am Budget da? Kann man noch Leute einstellen? Oder ist es tatsächlich so, dass das Geld gar nicht mehr reichen würde, um die aktuellen Kräfte zu beschäftigen? Und da muss man sehen, wie die Verträge aussehen und ja, Detailfragen dann für mich persönlich jetzt, erst dann, wenn der Job wirklich gemacht werden kann. Okay, also meinem Sachstand nach sind es zurzeit 8 Personen, wobei 3 eingefroren sind. Das sind die 3 Angestellten des P-Shops und des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. Ich bin dafür, dass wir in der Buchhaltung auf jeden Fall eine bezahlte Kraft weiter haben. Ansonsten lässt sich diese Arbeit überhaupt gar nicht bewältigen. Es wäre eigentlich vonnöten, sogar eine zweite bezahlte Kraft für die ganze Buchhaltung mit einzustellen. Dazu fehlt uns das Geld. Ich sehe auch die bezahlte Kraft in der Bundes-IT als unumgehbar bei der Aufwand und dem Arbeitspensum, was vorliegt. Ob wir uns langfristig mehr bezahlte Kräfte leisten können, hängt davon ab, ob wir Spenden kreativ einwerben können, ob wir in 2,5 Jahren wieder in Berlin ins Parlament einziehen oder ins Abgeordnetenhaus, besser gesagt, und wie wir auch ganz besonders Mitgliederwerbung betreiben. Das wird noch ein großer Punkt, den wir auch angehen müssen. Und langfristig muss es so sein, dass wir bestimmte Stellen wirklich schaffen innerhalb der Partei. Dann vielleicht die Frage nochmal an dich, Philipp, speziell als Schatzmeister. Du hast jetzt gesagt, Fundraising ist sozusagen dein Steckenpferd und wir brauchen da kreative Ideen. Wie könnte das aussehen? Und dann an euch beide. Es gibt ja auch noch eine andere Seite, von der Einnahmen kommen, die Mitgliedsbeiträge. Da sind ja sehr viele. Um es mal vorsichtig auszudrücken, haben bisher noch vergessen, für dieses Jahr ihren Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute in der Mitgliederdatei, die vielleicht überhaupt noch nicht bezahlt haben oder sowas. Was machen wir da, um das mit den Mitgliedsbeiträgen mal ein bisschen in den Griff zu kriegen? Ist das jetzt eine neue Frage oder? Also ich beantworte einfach mal. Was beim Fundraising passieren soll. Ich habe jetzt in den letzten 6 Monaten immer wieder aufgebaut. Zum Beispiel ist jetzt vor ein paar Wochen das erste Rohgerüst der Seiten online gegangen, zu finden unter aktionen.piratenpartei und unter spenden-dev.piratenpartei. Das sind zwei Aspekte. Das ist zum einen eine Aktionsspendenseite, wo Personen selbst Spendenaktionen generieren können, mit YouTube-Video, mit Bildern, mit Spendenziel, mit einer API-Schnittstelle für die Programmierer. Die können dann Spendenbuttons draus basteln und es können Widgets daraus generiert werden. Ein Generator ist damit dabei. Zum anderen müssen wir Werbebanner auch auf unseren Webseiten setzen mit Links, die dann, also zu sogenannten URL-Tags, lässt sich das Spendenformular ansteuern. Das ist noch eine große Aufklärungs- und Informationspolitik dazu notwendig. Als nächster Schritt wird jetzt ein dauerhafter Großplakat-Spendenshop dann folgen, der gerade umgesetzt wird. Bei dem wir sozusagen uns refinanzieren darüber, dass Menschen uns Großplakate spenden können. Dort müssen wir eben immer tagesaktuell die Themen sozusagen surfen können. Wie wir sie Social Media surfen, müssen wir sie dann auch im Offline surfen. Das heißt, kreative Motive mit zum Beispiel Snowden, NSA oder Fracking müssen dann erstellt werden und im Shop angeboten werden, so dass die Leute das auch in die, sagen wir mal, Offline-Welt befreien können, solche Themen. Dadurch sehe ich einen Weg, wie wir uns mit Spenden refinanzieren können. Bei Mitgliedsbeiträgen ist es so, dass wir uns selbst belügen. Wir haben sehr, sehr viele Karteileichen, die noch nie Beitrag gezahlt haben, in unseren Büchern liegen. Dort muss auf jeden Fall bereinigt werden. Es muss auch eine Mahnwelle nochmal erfolgen. Das überlasse ich aber den Landesverbänden, da sie näher dran sind an dem Problem. Werde das aber als möglicher Bundesvorstand dann doch überwachen und auch Nachdruck verleihen, dass das mit eingegangen wird. Das nächste ist, dass wir den Mitgliedern mehr Zahlungsmöglichkeiten bieten müssen. Das heißt, automatisierte Lastschrift auf Bundesebene für den Mitgliedsbeitrag, auch Bezahlung über entweder PayPal oder Sofortüberweisung oder Amazon Pay, was noch folgen muss, oder sogar Kreditkarte, so dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, schnell und einfach ja, seinen Mitgliedsbeitrag bezahlen zu können. Ein nächster Aspekt, der unbedingt noch umgesetzt werden muss, ist ein Online-Mitgliedsantrag, den man ausfüllen kann und so Mitglied werden kann, dass wir auch den Papierkrieg etwas ja, absenken, der in der Landesgeschäftsstelle und in den Bundesgeschäftsstellen immer wieder anfällt. Ganz kurz bevor der Ralf, den möchte ich sowieso noch mal in Richtung der Mitglieder. Du hast da zu der einen oder anderen Bezahlform ein relativ unverkrampftes Verhältnis, die bei den Piraten oftmals auf ein bisschen gemischte Gefühle stößt, so aus der Sicht Datenschutz oder ethisch. Ne? So Kreditkartenunternehmen haben ja zum Beispiel Zahlungen geblockt, eingefroren. PayPal hat sich ja da besonders hervorgetan, wie es um den mein Namensgedächtnis hervorragend, um WikiLeaks da ging. Was sagst du denn solchen Piraten, die mit diesen Zahlformen Probleme haben? Ich kenne die Probleme, ich teile in gewissen Weisen auch diese Probleme. Ich würde es einfach nutzen. Das heißt, bevor man diesen Zahldienst überhaupt nutzen kann, wird es einen Pop-up geben, der über genau diese Probleme mit diesem Zahlungsdienstleister informiert. Und diesem Pop-up muss dann sozusagen geschlossen werden, um dass man überhaupt mit der Bezahlung fortfahren kann. Dadurch können wir zwei Dinge erreichen. Erstens Aufklärung, dass dieser Zahlungsdienst diese Macken hat. Und zum anderen aber trotzdem Spenden auf einfachem Wege einwerben können. Das ist der Weg, den ich als zielführend und pragmatische Lösung befürworten würde. Super, vielen Dank. Übrigens, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid die ersten Kandidaten, bei denen nach 20 Minuten Grillen noch kein blöder Kommentar im Chat steht. Vielen Dank auch an die Zuhörer. Ralf, der Philipp hat schon angedeutet, die Mitgliederdatei enthält viele Einträge von, also die als Karteileichen gelten, Leute, von denen wir noch nie was gesehen haben, Leute, die jahrelang ihren Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt haben. Was macht man denn damit? Ja, in Nordrhein-Westfalen haben sie es ja gerade festgestellt. Da ist ja der Mahnlauf jetzt mal so rumgegangen. Ich meine, gut, es sind innerhalb der ersten Woche 10.000 Euro eingegangen, wo die Leute bezahlt haben. Dabei stellte sich dann auch raus, dass in den Jahren bis 2010 Zahlungen nicht so ordnungsgemäß verbucht waren, wie es gedacht war. Und einige Leute bezahlt hatten, die aber jetzt natürlich keine Kontoauszüge mehr hatten und ähnliches. Ja, was machen wir mit denen, die sich dann hinterher rausstellen, gar nicht melden, meinen, sie brauchen gar nicht bezahlen, nicht sowieso austreten dann, was in Nordrhein-Westfalen jetzt bei einigen passiert ist, die gesagt haben, nee, ich bin eigentlich schon vor Jahren ausgetreten, bitte verbucht das endlich mal. Wenn wir wirklich feststellen, dass Karteileichen da sind, sollte man eine Abstimmung darüber führen, ob die Karteileichen nicht dann nach 12, 24 oder 36 Monate nicht zahlen, nicht melden, auf Anschreiben nicht reagieren, tatsächlich dann einfach rauslöscht oder in einen mit einem Fleck versieht, dass die eben nicht mehr als Standardmitglied gezählt werden, sondern erst dann wieder, wenn sie sich nochmal melden. Weil ich gerade den Philipp mit so einer Frage belastet habe, mache ich das bei dir auch. Da gibt es ja Piraten, die sagen, hey, da hat jetzt einer nicht bezahlt, aber der ist halt irgendwie vielleicht den Piraten wenigstens wohlgesonnen. Und wenn die jetzt ankommen und sagen, hey, wir streichen dich aus der Mitgliederdatei, dann ist der vielleicht angepisst und sagt, was sind denn das für Idioten? Und ist uns nicht mehr wohlgesonnen. Was sagst du denn diesen Kritikern? Ja, eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, die sich eben nicht mehr melden. Ich meine, dass jeder mal in finanziellen Nöten kommen kann oder eben sagt, ja, ich kann mir das finanziell einfach nicht leisten, möchte aber gerne Pirat sein, ich mache doch dafür vieles Ehrenamtliche. Ja, gut, er verliert seine Stimmberechtigung. Solange er sich meldet und nicht eine Karteileiche ist, sondern tatsächlich Anwesender ist, kann auch von mir aus gerne drin bleiben. Stört mich am allerwenigsten. Umgekehrt, wenn natürlich sich irgendjemand 3 Jahre nirgendwo gemeldet hat, der KV kennt ihn nicht, der Landesverband kennt ihn nicht, er war nie gesehen und nach 3 Jahren plötzlich kommt und sagt, ja, ich habe aber immer getan und keiner weiß wirklich was, muss man mal drüber diskutieren, ob das dann für ihn überhaupt noch Sinn macht oder ob er einfach nur einen Mitgliedsausweis braucht, um den irgendwo vorzeigen zu können. So, bevor ich jetzt zur großen Frage Kommunikationsverhalten innerhalb der Piratenpartei komme, würde ich gern 2 Fragen aus dem Pad nehmen. Die erste ist an den Ralf. Warum kandidierst du nur als erster und zweiter stellvertretender Generalsekretär und nicht sozusagen richtig als Generalsekretär? Ja, ich habe am Anfang mich in der Liste eingetragen und mich auch als Gensek eingetragen. Da ich persönlich der Ansicht bin, dass die Stefanie, die jetzt kandidiert, von den beruflichen Qualifikationen genauso geeignet ist wie ich und dazu noch die Tatsache aufzuweisen hat, dass sie schon Gensek war, halte ich sie persönlich für geeigneter. Ich bin auch darauf schon per Mail angesprochen worden, dass es ja Inkonsequenz ist, nicht als Generalsekretär anzutreten. Ich habe auch beim Kompass-Interview schon gesagt, sollte es so sein, dass die Anzahl der Kandidaten ziemlich gering ist oder der geeigneten Kandidaten ziemlich gering ist, werde ich auch für ein Gensec kandidieren, aber nur dann, wenn es da keine Kampfabstimmung gibt. Ich habe mittlerweile mitgekriegt, dass geplant ist, tatsächlich ein One Period, One Vote zu benutzen als Wahlsystem, und ich habe keine Lust, da mich in irgendwelche Kampfabstimmungen mit einzubringen, wo es darum geht, die Führung des Generalsekretariats zu übernehmen. Ich das tatsächlich nicht als Führungsjob sehe, sondern einfach nur als einer vom Team. Dankeschön. Beim Philipp interessiert sich irgendwie keiner, warum der als sechster Kandidat für einen Schatzmeister kandidiert. Aber bei dir interessieren sie sich dafür, Philipp, ob du den aktuellen Kassenprüfbericht, der vor ein paar Tagen irgendwie magisch im Wiki aufgetaucht ist, gelesen hast und was du davon hältst. Also ich habe den Kassenprüfbericht gelesen. Ich kenne viele Punkte, die da drin stehen. Und ja, das ist ein umfangreicher, ordentlicher Prüfbericht. Oder in welchem Punkt? Ja, dann sollte die Frage nochmal bitte konkretisieren, in welche Richtung jetzt, was ich davon halte. Also es ist der ordentlich, der stellt unsere finanzielle Lage ordentlich dar. Wir haben zurzeit ungefähr 8.900 zahlende Mitglieder. Ja, das ist eben gerade der Sachstand. Okay, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Frage sich eine Spur auch mit damit auseinandersetzt, dass es bei Kassenprüfern ja die Frage gibt, ob das eine rein rechnerische Überprüfung ist, sind alle Belege da und gebucht richtig und stimmt die Summe und was weiß ich was, sind die Nummern fortlaufend, oder ob das auch inhaltliche Prüfung bezüglich effizienter Mittelverwendung oder sowas beinhaltet. Da gab es ja in letzter Zeit die eine oder andere Unstimmigkeit zwischen den Piraten. Also eine Kassenprüfung hat auch immer was mit Effizienz und Effektivität zu tun. Also da würde ich auf jeden Fall ja sagen. Das Problem dabei ist, es werden oftmals leider nur falsche Indikatoren oder ja, daran gesetzt, auf wessen Informationsbasis man diese Entscheidung getroffen hat. Das muss man immer mitsehen, ob man zu diesem Zeitpunkt damals wirklich alle Informationen so hatte, wie man es dann zu diesem Zeitpunkt hat, wo der Prüfbericht stattfindet. Weil hinterher dann zu sagen, so und so hätte man es machen müssen, ist immer sehr leicht gesagt, wenn man diese Informationen vorher nicht hatte. Ralf, gibt es noch eine Nachfrage, nachdem du gerade Stefanie erwähnt hast? Ist hier die Frage, Stefanie tritt ja nach ihrem Rücktritt gleich nochmal an. T-Mobile, könntest du bitte. So. Die Stefanie tritt dann nochmal an. Und die Frage ist dann, wie stehst du zu dem Rücktritt und wie würdest du das im Zweifelsfall auch tun, wenn die Situation die gleiche wäre wie in Stefanis Fall? Wobei es sehr spannend sein wird, zu wissen, wie du das beurteilen sollst. Gut, also nein, ich wäre höchstwahrscheinlich nicht zurückgetreten, sondern hätte versucht zu retten, was zu retten ist, und hätte auch eher wahrscheinlich öffentlich kommuniziert, warum der restliche Bundesvorstand sich dagegen ausgesprochen hat, warum der Bundesparteitag mit der neuen Vorstandswahl, obwohl es sehr viele von der Basis wollten. Ich habe sehr viele Mailinglisten, die ich lese, und es war überall eigentlich einiges Thema, dass viele Leute zumindest gesagt haben, ja, es wäre eine sinnvolle Angelegenheit, wenn da eine Neuwahl wäre. Der Vorstand war zu dem Zeitpunkt zerstritten, das merkte man. Ich hatte hinterher, nachdem die zurückgetreten sind, hatte ich dann auch getwittert, als gar, wieso überraschend? Nein, es war nicht überraschend, das stand überall schon vorher zwischen den Zeilen. Nach Marina Kassel war mir eigentlich ziemlich klar, dass das eigentlich nur noch eine Frage von Tagen oder Wochen ist. Und so kam es dann auch. Aber wie gesagt, also ich wäre höchstwahrscheinlich nicht zurückgetreten, und ich bin mir nicht ganz sicher, wenn man von vornherein tatsächlich den Zustand des Bundesvorstands oder die Zerstrittenheit in dem Punkt, was ja nachher sowieso gemacht worden ist, öffentlich mal darstellt, ob der Rücktritt nicht. Vielleicht hätte vermieden werden können, wenn dann der Bundesvorstand selbst eingelenkt hätte und tatsächlich die Bundesparteitag für Juli oder August vorgesehen hätte. Es hätte nicht unbedingt Dezember sein brauchen, sondern etwas eher. Dann hätte man ganz normal mit Anträgen arbeiten können, allen drum und dran. So ist die Situation natürlich dann jetzt entstanden, wie wir sie haben. Ja, irgendwie müssen wir die Vorstandswahlen ja wieder zum Anfang des Jahres kriegen. Entschuldigung, Galgenhumor. Philipp, du hattest vorhin erwähnt, der Shop könnte gewisse Dinge tun. Im Moment, glaube ich, haben wir keinen Shop. Wie stehst du zu der Entscheidung, den Shop zu schließen? Und was soll sich an den Beweggründen dafür ändern, damit wir wieder einen kriegen? Punkt 1. Ich hatte von einem Großplakat-Spendenshop geredet. Das hat jetzt erstmal indirekt nur mit dem P-Shop gar nichts zu tun. Der Großplakat-Spendenshop wird separat davon sein und wird, wie gesagt, in ungefähr 14 Tagen dann anlaufen. Zum P-Shop. Ich bin, also erstmal zu der Entscheidung P-Shop. Es ist erstmal ein Einfrieren der Verträge, bis der neue Vorstand gewählt ist und eine Budgetprüfung stattgefunden hat. Wenn die Budgetprüfung auch zu diesem Schluss kommt, dass der P-Shop ein riesiges Defizit einfahren wird, müssen wir das Konzept überarbeiten. Ich bin dafür, dass auf jeden Fall ein P-Shop erhalten bleibt. Auch ein Zentraleinkauf ist eigentlich unumgänglich, wenn wir Wahlkämpfe haben, wie dieses Jahr, wie nächstes Jahr. Wahlkampf wird immer sein. Nächstes Jahr ist es Hamburg und Bremen. Im Jahr darauf kann es dann schon der Einkauf für Berlin sein, für Schleswig-Holstein, für NRW und für Saarland. Wir müssen uns begreifen, dass in 2,5 Jahren schon wieder die großen wichtigen Wahlkämpfe anstehen, wo wir schon in den Landtagen sitzen. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und dazu zählt auch ein ordentlicher Zentraleinkauf der Partei. Dankeschön. So, jetzt komme ich auch bei euch zu einem Thema, was mindestens mich sehr bewegt und meine Twitter-Timeline offensichtlich auch, und das ist der Umgang miteinander. Vorstände entscheiden ja alle mit, und deswegen wird es Situationen geben, in denen wieder mal Piraten aufeinander rumkloppen, auf Parteimedien, auf Nicht-Parteimedien, sich in einer Weise ansprechen, wie wir das eigentlich nicht brauchen können, um nach außen irgendwie vernünftig zu wirken. Was tun wir dagegen als Partei? Welche Rolle kann da der Vorstand da spielen, um eine bessere Gesprächskultur herzustellen, bessere politische Diskussionen auf den Weg zu bringen? Na, ich habe die Frage leider nur zum Teil verstanden, zwischendurch zweimal ziemlich abgehakt hast. Ich antworte mal darauf, was ich verstanden habe. Also gut, die Parteikultur, die Streitkultur innerhalb der Partei, die natürlich dann auch in der Öffentlichkeit landet, ist teilweise tatsächlich unter aller Würde. Wobei ich dazu sagen muss, was ich so mitkriege, sind es nicht unbedingt immer Piraten, die Sache anstacheln, sondern Ex-Piraten, Leute, die teilweise nie Piraten waren. Und da muss natürlich tatsächlich an irgendeiner Stelle, ja, nicht nur einer, sondern wirklich der Vorstand oder auch die Landesvorstände gemeinsam darauf einwirken, dass wenn Piraten untereinander sich anfangen, die Köpfe einzuhauen, dass man die tatsächlich mal an die Seite nimmt. Ich hatte es auch in dem Kompass-Interview schon geschrieben gehabt, sich wirklich mal mit den Rädelsführern zusammensetzt, im Mumble, im Skype oder ähnliches, wenn es keiner mitkriegen soll, und sich wirklich mal mit denen unterhält und denen mal klar vom Kopf sagen: Leute, so geht's nicht. Und wenn es so gehen soll, dann muss es eben OMs geben. Im Zweifelsfall müssen da mal alle an einem Strick ziehen. Bundesvorstand, Landesvorstände, die entsprechend zuständig sind, bis hin, dass die Leute auf Kreisebene mal auf die einwirken und sagen: Komm, reißt euch mal ein bisschen am Riemen. Man kann auch eine andere Sprache benutzen. Ist immer wieder ein Problem. Und so, und wenn das Ganze funktioniert, dann kann man das Ganze auch sauber nach außen transportieren, und dann kann man auch wieder mit politischen Themen punkten, ohne dass gleich vier Paraden drauf rumreiten, dass dieses Thema, was da gerade bekannt gegeben worden ist, was gerade diskutiert wird, was gerade als aktuell angesehen wird, anders gesehen wird, wie die es da gerade wieder veröffentlicht haben. Hatten wir oft genug, dass Pressemitteilungen rausgegangen sind und fünf Leute dann schreien: Nee, so aber nicht. Also da muss man aber vorher an dem gesamten inneren System gearbeitet haben, bevor man wirklich dann an die äußeren Sachen gehen kann. Ich bin gespannt, Philipp. Wenn es zu solchen Streitausbrüchen kommt, ist meiner Meinung nach meistens schon viel früher irgendwas schiefgelaufen. Und wir müssen zwei Dinge betrachten. Erstens, Twitter ist kein Kommunikationsmedium, noch ist es wirklich ein Parteimedium. Das ist ein öffentlicher Raum, in dem auch Menschen sind und die nicht Piraten sind, die auch wirklich manchmal den Antrieb haben, der Partei zu schaden. Und in dem Sinne müssen wir damit lernen, umzugehen. Wir müssen außerdem Schlichtungen einführen. Also Schlichtungen müssen früher stattfinden und Probleme müssen früher angesprochen werden und auch wirklich darauf reagiert werden. Wir haben in der Vergangenheit leider immer wieder den Fehler gemacht, bestimmte Probleme einfach klein zu reden oder nicht wahrhaben zu wollen. Und das ist uns später dann immer wieder auf die Füße gefallen. Zum anderen müssen wir anfangen, klar zu definieren, wir sind eine Partei, wir sind keine Bewegung, wir sind kein ja, Kindergarten, wir sind keine Benimmschule. Bestimmte Regeln haben in dieser Partei einfach eingehalten zu werden und müssen auch von der Partei ans Ganzes dann auch durchgesetzt werden. Dazu ist ein Bufo alleine überhaupt gar nicht in der Lage. Was der Bufo dann aber machen muss, er muss die Regeln, die die Partei aufgestellt hat, auch wirklich durchsetzen. Wenn seine Mittel durch Ordnungsmaßnahmen auch sehr begrenzt sind. Schön. Meine letzte Frage zu diesem Thema Parteistruktur und dann würde ich mich über die eine oder andere Frage zu diesem Thema am Mikrofon freuen ist, es gibt ein paar Gedanken dazu, die Länder mehr an der Entscheidungsfindung auf Bundesebene zu beteiligen. Stichwort Länderrat oder Piratenrat oder was auch immer. Nicht, dass ich wieder schlechtes Feedback kriege, weil ich was nicht ordentlich wiedergegeben habe. Wie steht ihr dazu? Und würdet ihr sowas unterstützen? Beziehungsweise habt ihr euch mit den Anträgen, die da in der Schublade liegen, auseinandergesetzt? Jo, dann fange ich an. Ja, ich habe die Anträge gelesen. Wir hatten sowas schon mal als Finanzrat. Die Problematik, die ich da sehe, dass das genauso ein totgeborenes Kind sein könnte, wie es beim Finanzrat war. Ja, es wäre schön, sowas zu haben. Nicht vielleicht mit Entscheidungsbefugnis, beratende Funktion, gegebenenfalls mit halbem Stimmrecht oder ähnlichem, dass man sich auf Leute berufen kann. Dass man sagen kann, okay, wir haben es mit den Landesvorständen durchgesprochen, die haben intern versucht, Klärungsarbeit zu leisten, wir müssen eine Entscheidung treffen in die oder in die Richtung und alle mit einzubinden. Ich befürchte bloß, dass es genauso sein wird wie beim Finanzrat, dass maximal ein Drittel der Leute überhaupt dann an den Sitzungen teilnehmen, dass alle dann da sitzen, ja, alles ist ganz toll und man darf ja nicht alles überbewerten und man sollte mal interpretieren und dies und jenes. Wenn das natürlich ein offizielles Organ wäre, nein, ein offizielles Organ wird es nicht sein, weil das gibt es so nicht. Wenn es Leute wären, die gewählt worden sind in ihren Landesverbänden und damit eine ganz klare Beauftragung von ihrem Landesverband bekommen und die tatsächlich darauf festgenagelt werden, dass das ihr Job ist, dann würde ich das persönlich als Bereicherung ansehen. Wenn es nur irgendeine Beauftragung ist, dass man mal kommt oder man nicht kommt ohne irgendwelche Verpflichtung, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Philipp. Also ich stimme dem eigentlich vollkommen zu. Also wiederholen möchte ich es eigentlich nicht nochmal. Super. Dann bitte ich um Fragen zu diesem Fragenkomplex Zukunft der Partei, Vision, Projekt der Kandidaten am Saalmikrofon. Bemerkung für die Hörer des Podcasts. Wir sind immerhin schon bei 81 Zuhörern und von denen hat keiner eine Frage. Das finde ich schade. Lasst uns mal zum Bereich Politik übergehen. Wir haben ja gesehen, auch durch die Rücktritte, dass jedes Bufo-Amt politisch ist in irgendeinem Sinne. Ich könnte jetzt fragen, was sind eigentlich nicht politische Bufo-Ämter, die wir ja jetzt in der Satzung stehen haben, aber das lasse ich mal. Ich möchte von euch wissen, es gibt ja, Menschen, denen sind ganz bestimmte Wörter sehr, sehr wichtig. Die einen sagen, wir müssen unbedingt mehr links sein. Die anderen beschließen, wir sind aber eigentlich sozialliberal. Und Frage, Sind das überhaupt sinnvolle Kategorien, um die Politik der Piraten zu beschreiben? Aber trotzdem ist das natürlich irgendwie ein politisches Spektrum und ich würde von euch auch gerne wissen, wo in diesem Spektrum ihr euch seht. Möglicherweise aber gerne auch ohne Verwendung dieser Schlagworte. Diesmal Okay. Philipp. Ja, ich bin schon dabei. Also ich finde die Worte als nicht wirklich sinnvoll für die Einordnung. Ich finde, die Piraten sind eine Partei, die bestimmte Ideale einfach verfolgt, und zwar von Freiheit. Das heißt nicht Freiheit des Marktes, sondern die Freiheit von Menschen. Und die liegt eben darin, selbst zu entscheiden, wen man liebt. Wie man arbeitet, wo man arbeitet oder was man im Leben tut und die Bevormundung des Staates wirklich auf ein Minimalmaß zurückführt, wo eben sichergestellt wird, dass der Schwache nicht vom Starken dominiert wird. Zum anderen sind die Piraten dafür da, meiner Sicht nach, bestimmte Probleme schon zu sehen, bevor andere Parteien die überhaupt wahrnehmen. Wir gehen jetzt von einem Zeitalter vom Internet aus, wo Probleme im Urheberrecht entstanden sind, die die Piraten schon 2009 angeprangert haben, wo jetzt damit Zeitungsverlage konfrontiert sind, wo wir langsam sehen, dass es wirklich Gestalt annimmt, vor denen oder die Möglichkeiten Gestalt annehmen, die wir uns schon gesehen haben. Und der nächste Schritt ist dann, wenn man sieht, welche neuen Technologien folgen werden. Es werden Weltraumlift folgen oder kommerzieller Raumflug. Wir werden Dinge haben wie genetisch veränderte Mikroben, die im Weltraum für uns Rohstoffe generieren oder Nahrung produzieren, so wie sie zurzeit gerade auf der ISS entwickelt werden und ausprobiert werden, getestet werden. Und das sind alles so Dinge, die die jetzige Politik überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat oder einfach ignoriert. Genauso müssen wir aber auch als Partei immer wieder aktuelle und diese Vision, die wir dann gemeinsam haben, die wir definieren müssen, immer wieder nach außen tragen. Und ich würde es sehr gern begrüßen, wenn wir negative Worte wie nicht, dagegen, weniger oder gar nicht verwenden und sondern immer darauf hinzielen, unsere Vision zu beschreiben, in der wir in Zukunft leben wollen als Piraten, als Gemeinschaft sozusagen. Ja, ich wollte gerade. Ja, also, links und rechts sind in meinen Augen immer noch alte Sitzordnungen, die mal irgendwann eingeführt worden sind. Viele vermeiden da, die tatsächlichen Begriffe zu benutzen. Sozialismus, Faschismus, alternativ Kommunismus. Nein, wir sind da eigentlich gar nicht. Wir sind das. Oder drücken wir es anders aus. Als ich bei den Piraten eingetreten bin, bin ich da eingetreten, weil wir genau das nicht waren. Wir waren nicht extrem links, wir waren nicht extrem rechts. Wir haben keinen rechten Populismus gebracht. Nein, wir hatten einfach Themen. Die meisten Themen bestanden aus dem Bereich Bürgerrecht, aus dem Bereich Netzpolitik und aus dem Bereich Sozialpolitik. Und das waren alles gute Ansätze, nicht bis ins Detail ausformuliert, aber alles das, wo man sagen konnte, ja, das ist das, was man als normaler Mensch so auch wirklich vertreten kann. Und zu den Zeiten hatten wir plötzlich auch Stimmen, ja, mancher einfach nur, weil sie Protestwähler waren. Ich weiß aber von hier auch Leute, die uns angesprochen haben beim Landtagswahlkampf für NRW, die am Stand kamen, wir finden das gut, was ihr da macht und stehen da voll hinter und dies und jenes. So, und diese Kurve ging plötzlich nach unten. Nach den Landtagswahlen ziemlich steil. Niedersachsen hat es dann als erstes zu spüren gekriegt, dass die Leute plötzlich nicht mehr wollten. Ich habe zu der Zeit natürlich gar nicht ich mitgekriegt, was war es denn? Weil wir waren hier, der Daniel Düngel ist ja in den Landtag gekommen, der Andreas Rohning ist als sein Mitarbeiter rein, dann haben wir auch viel darüber gesprochen, was da gemacht wird und da. Und da habe ich natürlich diese Themen so ein bisschen gar nicht mehr mitgekriegt, weil man hat einfach andere Sachen gemacht. Wir sind in Oberhausen ja nur mit 5, 6 aktive Piraten, der gesamte Rest ist die schweigende Minderheit. Bei uns sind Leute ausgetreten, die reine Offline-Piraten waren. Die haben eine eigene Partei gegründet, die jetzt mit 8% ins Kommunale, in den Stadtrat eingezogen sind, also Kommunalpiraten gewesen sind damals, die aber leider uns die Arbeit aufbürden wollten und selbst nichts getan haben. Gut, alles Dinge, die Geschichte sind. Aber während dieser Zeit ist irgendwas passiert. Und gut, auf der einen Seite, wir hatten plötzlich ein Vollprogramm. Da waren aber plötzlich auch Themen drin, die der Bürger nicht mehr ganz so gesehen hat. Das BGE, gut, laut Programm haben wir es nur, dass wir mal eine Enquete-Kommission dazu bilden wollen, um mal feststellen, ob das überhaupt geht. Die Sachen standen aber plötzlich im Wahlprogramm mit drin, das Ganze umzusetzen. Da war natürlich derjenige, der seine 2.500 € nach Hause bringt, ich muss bezahlen dafür, dass andere mein Geld kriegen. Nee, das wollten sie plötzlich nicht mehr. Gut, ich persönlich bin eigentlich ein Freund vom BGE. Ich finde die Grundidee gut, auch wenn ich etwas anders machen würde, aber das sind Detailfragen. Darüber mag ich nicht zanken. Aber es sind sehr viele Themen reingekommen, die doch in den sehr linken Bereich reingingen. Und eine Linkspartei gab es schon. Und wenn man jetzt die Europawahl hier in Oberhausen wiederum ankommt, die Linken haben kaum Stimmen verloren. Die sind genau da geblieben und die sind auch wiedergewählt worden. Während sie bei der Landtagswahl extrem Stimmen an uns verloren haben, weil eben wir nicht ganz so links eingestellt waren von unserem Programm. Und mehr den, ja, wie soll man sagen, den Bürgern ein besseres Angebot geliefert haben. So, das hat er angenommen. Und plötzlich war dieses Angebot genau wie das von den Linken. Und dann kam natürlich, ja, dann kann ich auch gleich die Linken wählen. Dann will ich die Piraten in Oberhausen nicht mehr. So ist die Kurve hier in Oberhausen runtergegangen von Wahlkreisen, die wir hatten mit über 12%. Die kleinsten waren mit 7,5 zur Landtagswahl. So, und dann ging es runter. Zur Bundestagswahl hatten wir noch Wahlkreise mit 6, 7%. Ja, und jetzt zur Europawahl hatten wir nur noch welche mit 2,4 und 2%. Wobei, wie gesagt, kamen natürlich mit im Zuge, dass wir kommunal nicht angetreten sind oder nicht antreten durften. Okay, was ich jetzt nicht verstanden habe, wo in diesem Spektrum verortest du dich? Ach so, ja, ich bin eher so die sozialliberale Schiene. Liberal, weil ich eben für die Freiheitsrechte stehe, wobei ich damit, wie auch mein Mitgesprächspartner, ich habe den Namen schon wieder vergessen, meinte, es ist die Freiheit der Person, also Bürgerrechte, Personenrechte, nicht unbedingt Marktrechte. Aber eben auch sehr den sozialen Bereich, also Unterstützung der sozial Schwachen, die Leute, die man eben nicht zurücklassen darf, angefangen ja, einfach den, der nicht so lernfähig ist wie andere Menschen, oder eben die es sich tatsächlich nicht leisten können zu lernen, weil die Familie einfach so arm ist, dass die hingehen und ab dem 15. Lebensjahr einfach nur nach Arbeiten geschickt werden. Kenne ich hier Fälle, wo gesagt worden ist, nee, das Kind kann nicht weiter zur Schule gehen, der geht jetzt arbeiten, dem suche ich jetzt einen Job, der dann irgendwie hinterher bei McDonald's Burger verkauft. Also ich bin da eher der Sozialliberale, ja. So, haben wir zu diesem Bereich Fragen im Pad? Nee, keine, die da jetzt schon passen würden. Deswegen frage ich mal, ihr habt euch jetzt beide eher moderat positioniert und mehr durch Inhalte. Jetzt gibt es aber diese Problematik, dass da manche doch schon sehr deutlich und auch provokant bestimmte Punkte anmalen. Und die Frage, die ich hätte, ist nicht, wie steht ihr dazu, sondern wenn so etwas wieder passiert, irgendwo eine Fahne aufgehängt, irgendwo was Merkwürdiges getan, das ist ja kein Wunder. Also das kann man ja vorher sagen, was da hochgeht. Wenn da sowas hochgeht, wie sollte ein Bundesvorstand mit euch drin mit so einer Situation umgehen, damit wir nicht irgendwie in 3 Monaten wieder einen außerordentlichen Parteitag am neuen Vorstand wählen? Ja, passt auch gerade unten der Eintrag im Chat dazu. Kein innerparteilichen, doch, ich habe da einen innerparteilichen Flügel. Und zwar den Flügel, der gegen linksextrem ist. Genau sowas hätte ich gewusst, wie viel Aufregung aus diesem blöden Flaggengate entsteht. Hätte ich mich hingesetzt, hätte einen Zettel geschrieben und hätte den GO-Antrag dafür fertig gemacht. Weil dadurch, dass ich ja mit auf den NRW-Landesparteitagen auf der Bühne sitze und im Regelfall die GO-Anträge annehme und auch den entsprechenden TO-Antrag, und ich wusste genau, wie es geht. Für mich wäre es eigentlich ein leichtes gewesen. Aber ich habe mir gedacht, boah, diese Kackfahne, das interessiert doch eigentlich keinen Menschen, ob das da Ding da oben hängt. Hätte ich gewusst, was das für wirklich Ausmaße annimmt, hätte ich diesen Antrag gestellt. Ganz klar, muss ich heute, war ein Fehler, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe mir gedacht, lass das Ding da hängen, stört keinen Menschen. Nein, ich stelle mich da ganz klar gegen. Also insoweit nicht, dass ich flügellos bin, sofern man das als Flügel bezeichnen kann. Nein, ich stelle mich ganz klar gegen eine Richtung. Und das ist eben die sehr sozialistische, sehr kommunistische Einstellung und auch alte Tweets, dass Demokratie nur eine Brückentechnologie sind, kann ich in keiner Art und Weise unterstützen, und da stelle ich mich auch ganz klar gegen. Wie sieht dieses Dagegenstellen aus? Also das war ja die eigentliche Frage. Wenn so etwas passiert und man ahnt es sozusagen in der Glaskugel, upsala, das wird garantiert in den nächsten Tagen explodieren. Was tun wir dann konkret an der Stelle aus dem Bundesvorstand heraus, um mit so einer Situation kreativ umzugehen und sie eben gerade nicht hochgehen zu lassen? Ja, frühzeitig thematisieren innerhalb des Bundesvorstands, also die Leute zusammenrufen. Achtung, da passiert was. Da steht was kurz vor der Explosion. Und dann die gemeinsame Entscheidung natürlich. Klar, du kannst jetzt als Gänseck nicht hingehen und sagen, der will das und das machen, dem verhänge ich jetzt eine OM. Nein, das funktioniert nicht. Also es muss dann schon aus dem Gesamtvorstand kommen. Allerdings, das muss im Vorstand auch thematisiert werden. Wenn natürlich alle die Augen zumachen und keiner hat es gesehen und hinterher sagen, ach ja, war ja nicht ganz so schlimm, hat sich alles wieder gelegt. Nein, das geht nicht. Es muss frühzeitig thematisiert werden und es muss dann von mir aus auch erstmal untereinander und danach öffentlich, aber es muss diskutiert werden und da muss man gegebenenfalls auch mit OMs gegen vorgehen. Bremst du den Ralf oder bestärkst du ihn, Philipp? Also, drei Dinge müssen eigentlich passieren, wenn sowas wieder vorkommen sollte. Erstens, die Pressearbeit muss schneller reagieren können. Das heißt aber auch, dass die Informationen wirklich auch eingeholt werden. Also, wir haben mehrere Probleme gehabt, dass wir falsch auf diese Gates reagiert haben in der Außendarstellung und in der Innendarstellung. Zum anderen haben wir das Problem, dass wir zu wenig miteinander geredet haben in dem Fall. Ich glaube, dass im Bundesvorstand würde ich mich dafür einsetzen, dass es auf jeden Fall schneller reagiert wird. Das heißt, dass Gespräch schneller gefunden wird und eine Entscheidung getroffen wird. Ich weiß, dass das in einem Bufo immer oder allgemein in einem Vorstandsamt extrem schwer ist, weil es immer unterschiedliche Zeitpläne gibt und die Leute immer nicht immer erreichbar sind. Das muss man ja auch sehen. Zum anderen, wie ich vorhin schon sagte, ein Bufo kann nicht alles richten. Und gerade solche Dinge, die emotional hochkochen, sind extrem schwer durch Sachdebatten oder sowas zu befriedigen. Wenn man auf 180 ist, dann hält einen eigentlich fast nichts mehr auf. Das ist leider so. Und das haben wir auch in der Vergangenheit jetzt an den Gates wieder gesehen. Apropos Gates, ein gern genommenes Gate, ist auch der Orga-Streik, der ja irgendwie sehr eng in eure Geschäftsbereiche fallen würde. Und die Frage, die hier im Pad steht, wie steht ihr dazu? Und was ja für Ämter eigentlich gar nicht geht, aber könntet ihr euch, wenn ihr jetzt nicht in einem Amt wärt, für euch ausschließen, euch an so einer Aktion zu beteiligen? Und die Bitte ist nach einer klaren Antwort. Ich glaube, ich muss diesmal anfangen. Also ich habe mich nicht am Orga-Streik beteiligt. Ich war zu dieser Zeit schon Beauftragter und ja, wenn es wieder vorkommen wird, also ich verstehe, was die Personen damit ausdrücken wollten, was ihr Ziel war. Ich finde es aber den falschen Weg, weil es war weder vom Streikrecht wirklich gedeckt, noch ja, war es am Ende zielführend. Was es gebracht hat, es hat ein bisschen Dampf aus dem Ganzen rausgenommen. Das glaube ich, dass es das getan hat. Ob es dann wirklich die beste Lösung war an diesem Punkt, weiß ich nicht. Aber Es hat uns ein was gekostet, hat uns sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit, gerade in unserer Kernkompetenz, gekostet, weil Menschen das Netz abgeschalten haben oder Infrastruktur abgeschalten haben, auf die viele Menschen, Fraktionen angewiesen waren, was wir in anderen Ländern extrem stark immer wieder kritisieren und eigentlich auch abschaffen wollten durch Dezentralisierung. Und ich glaube, das hat uns am meisten geschadet bei dieser Aktion. Ralf? Ja, letzteres kann ich bestätigen, dass es tatsächlich in einer gewissen Art und Weise geschadet hat, insbesondere bei den Leuten, die im Wahlkampf standen, dass die plötzlich auf ihre Infrastruktur nicht mehr zurückgreifen konnten. Da ich aber problemlos weitergearbeitet habe, ich hatte mitgekriegt, dass ich auch entsprechende Mirrors zur Verfügung habe. Gut, ich habe da mal eben kein Pad genommen, sondern habe meine Sachen, die ich zu erledigen hatte, anderweitig aufgeschrieben und hinterher ins Pad kopiert. Es war ein Warnschuss. Ein Orgastreik war es aus dem Grund, weil er so genannt worden ist. Denn die Möglichkeiten waren da, man konnte auch notfalls weiterarbeiten. Und wenn die Leute gefragt haben, ich habe es ja dann auch mitgekriegt über Twitter beispielsweise, dass dann gesagt worden ist, geh da und dahin, da kannst du weitermachen, geh da und dahin, da läuft ein Mumble. Das heißt, die Ausweichmöglichkeiten waren da. Wer wirklich arbeiten musste, konnte auch arbeiten. Und als dann gesagt worden ist, hier, wir brauchen für den Wahlkampf dringend die Pads, weil wir da mittendrin im Problem sind, wurden die sofort freigeschaltet. Ich habe es eher als Warnschuss gesehen. Wie gesagt, geschadet hat's, ja, weil es hat die Aufmerksamkeit auf Leute gelenkt, die zwar sehr unzufrieden waren, aber die eigentlich nicht verdient hatten, dafür angegangen zu werden hinterher. Sie haben sich natürlich ein bisschen selbst zuzuschreiben, weil es eben zu diesem Abschalten kam und dass es eben genau in einen Bereich reinfiel, den wir ja tatsächlich verurteilen, insbesondere in anderen Ländern. Blöd gelaufen, muss ich sagen. Gut gemeint, blöd gelaufen, aber das haben wir häufiger. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht dran beteiligt. Stand auch nicht zur Debatte. Ich habe keine Beauftragung in dieser Richtung gehabt. Und als Vorstand, nein, ich hätte mich da rausgehalten. Muss allerdings dazu sagen, was Stefanie dann gemacht hat, sich vor ihr Team zu stellen. Das habe ich wiederum persönlich sehr positiv ausgefasst, weil das ist dann ihre Aufgabe gewesen. Weil wenn so ein Team streikt und so weiter, dass dann auch tatsächlich der in Anführungszeichen Chef vom Team sich dann da vorstellt und die haben sich das gut überlegt. Das war kein Schnellschuss und ähnliches. Dann muss man sich auch mal da vorstellen können, auch wenn man vielleicht nicht hundertprozentig der Überzeugung ist, dass das richtig war. Da gibt es ja als Reaktionsangebote ein ganzes Spektrum von fängt an von, die sollte man alle paffen und ersetzen durch bezahlte Kräfte, bis hin Generalamnestie nach der Wahl und wir fangen alle nochmal neu an und gucken mal dann, was passiert. Wo in diesem Spektrum würdet ihr eure Ansicht sehen? Ja, da die also nie bezahlt worden sind, wird man sie auch nie durch bezahlte Kräfte ersetzen können. Und ich persönlich sehe die Leute eigentlich als zuverlässig und als gute Arbeiter an. Die machen ihren Job ehrenamtlich. Die reißen sich den Hintern auf, setzen sich für alles Mögliche ein. So, haben sich da ein wegen gut gemeint Fehlschuss erlaubt. Okay. Ob sie es eingesehen haben oder nicht, mag der Einzelne für sich selbst entscheiden. Da will ich kein Richter sein. Ich persönlich bin dafür, das Ding tatsächlich als gegeben anzusehen. Es passiert nicht mehr. Haben sie auch selbst versichert, haben auch anschließend erklärt, das war eine einmalige Sache, das sollte einen Warnschuss darstellen. Und wir sind ab jetzt wieder hundertprozentig zuverlässig. Fehler macht jeder mal. Wie gesagt, ob es für den einzelnen Fehler war oder er sagt, nö, es ging gar nicht anders, musste so sein. Das muss jeder für sich selbst mit seinem Gewissen vereinbaren. Ich persönlich würde die Leute aber dafür im Nachhinein auf gar keinen Fall verurteilen. Gibt es Fragen zu diesem politischen Bereich aus dem Zuhörerraum? Ihr lasst mich heute ganz schön hängen da, weil wenn das nicht der Fall ist, dann stelle ich eine vorige Frage aus dem Pad. Eddie. Ja, dann möchte ich aber den Imper Mobil mal fragen, also welchen Nutzen er sieht dann an so eine Forschung im Weltraum. Also mich erinnert immer so Forschung an Nahrungsmittel oder neuen Medikamenten, wenn die genmanipuliert sind. Das hat den Menschen an sich recht wenig gebracht, außer dass die die Produzenten sich die Taschen voll gemacht haben, aber meistens sind die Wirkstoffe von der Verträglichkeit nicht denen der natürlichen Stoffe gleichzusetzen. Und das ist mal meine Frage, also wieso du der Meinung bist, dass das diese Forschung unten irgendwie der Menschheit einen Nutzen bringen wird? Moment, Philipp, habe ich dich eben bei der Frage übergangen? Ja, ich glaube sogar. Oder es tut mir leid, dann bitte meine und die vom Eddie beantworten. Ja, also beim Ogerstreik, ich würde keine Repressalien in irgendeiner Weise, das sind ehrenamtliche Kräfte, die wir haben. Über verschüttete Milch muss man hier nochmal drüber steigen. Ich sehe aber langfristig die Aufgabe, dass wir diesen Aufgabenbereich auch in bezahlte Kräfte überführen müssen, weil wir zurzeit die Leute selbst ausbeuten. Und wir müssen endlich mal uns klar werden, dass wir hier Menschen wie Sklaven halten in bestimmten Dingen. Wir nehmen bestimmte Leistungen, die Menschen uns für diese Partei leisten, als selbstverständlich hin, was in keinster Weise wirklich selbstverständlich ist. Das sind Leute, die haben eine 40-Stunden-Woche und setzen sich abends nochmal hin und tun 5 bis 8 Stunden nochmal für diese Partei am Tag arbeiten. Und das ist nicht normal und das ist eigentlich sogar gesetzwidrig, wenn man sich's genau hinnimmt. Und diese Arbeitslast auf lange Sicht brennt uns diese guten Leute aus. Deswegen müssen die definitiv entlastet werden. Und entweder wir finden sehr, sehr viele ehrenamtliche Leute, die das machen. Das Problem ist, liegt dort im Bereich der Qualifikation. Oder wir müssen wirklich uns auch eingestehen, dass wir dort bezahlte Kräfte brauchen, die dann diese Arbeit wirklich als ihre Arbeitszeit machen können. Jetzt zu Eddies Frage. Was hat uns die Weltraumforschung gebracht? Wir haben ganz viele Technologien, zum Beispiel Teflon, erst durch Raumfahrt entwickelt. Dein Kugelschreiber ist durch die Raumfahrt entwickelt worden. Wir haben zum Beispiel die Raumfahrt über einen Raumlift, der zum Beispiel schon mit 3 Milliarden gebaut werden kann, an dem die ESA forscht in der EU, können große Energiemengen aus dem All einfach zur Erde transportiert werden, was jetzt überhaupt gar nicht möglich wäre. Zum anderen könnte man Rohstoffe von Asteroiden oder vom Mond abbauen und zur Erde runter transportieren. Ein nächster Punkt ist, was sehr, sehr wichtig ist, es würde das Überleben der Menschheit erhöhen, die Chancen. Wir haben zurzeit alle Eier in einem Korb. Und zwar, wenn ein Asteroid die Erde trifft, dann haben wir keine Ausweichmöglichkeit. Es ist zum anderen, wir müssen uns langfristig eingestehen, dass wir die Erde auch mal verlassen müssen, wenn wir langfristig Erfolg haben wollen. Was uns Gentechnik gebracht hat, viele Dinge, die heute selbstverständlich gelten, das sind zum Beispiel bestimmte Polymere, bestimmte Verbindungen, die von bei genetisch veränderten Bakterien hergestellt werden, sind das, was wir nutzen. Gentechnik heißt nicht nur immer Medizintechnik. Gentechnik wird auch in Werkstofftechnik eingesetzt, wird in bestimmten Heilungsprozessen für den Menschen eingesetzt, wird aber auch in Pflanzen, Tieren eingesetzt. Das sind einfach Dinge, die sich entwickeln werden. Und von vornherein Technik abzulehnen, ist nie im Standpunkt der Piraten gewesen. Ja, wenn Gefahren einer Technologie da sind, dann sollen die nicht verschwiegen werden, so wie wir es beim Fracking auch klar und deutlich sagen. Aber Technik von vornherein abzulehnen, ist noch nie Standpunkt der Piraten gewesen. Denkt dran, dass die beiden hier nicht beim Land sitzen werden. Olaf. Jo, hört sich vielleicht erstmal ganz bisschen lustig an, aber es ist ja wirklich, geht ums Eingemachte. Warum ist der Name Piraten cool und was bedeutet der für dich? Warum heißen wir so und warum heißen wir nicht zum Beispiel Sozialliberale Partei Deutschlands oder so? Und würdest du den Namen gerne ändern? Und ja, was bedeutet das Piratending für dich? Das geht dann beide, oder? Claro, geht dann beide. Dann fange ich mal wieder an. Ja, was bedeutet für mich der Name Piraten? Erstmal ist er nur ein Name. Ich fand es damals, als die Piraten sich in Schweden gegründet haben, erstmal merkwürdig, wieso nennen die sich Piraten? Hab mir dann den Hintergrund ein bisschen mal angeguckt, alles durchleuchtet. Klar, war die Logik drin. So, und die Piraten Deutschland haben sich natürlich genau an diese... an dieses Parteiprogramm, an diese Politik, die versucht wurde, dort zu machen, umzusetzen, Ähnliches gehalten. Und ja, das passte dann einfach. Und ja, die Piraten sind die Piraten. Wir sind die, die versuchen, auf einem ja, unkonventionellen Weg, manchmal mit Aktionen, manchmal rein durch Politik, manchmal auch nur durch Aufdecken von Themen, Sachen an der Oberfläche zu zerren, was den Altetablierten ja nicht so genehm ist. Und so war es früher mit den Piraten teilweise auch schon. Auch wenn sie ja, Verbrecher genannt worden sind, dann aber im Namen Englands unterwegs waren. Und dieses Gesamtpaket passt irgendwas. Kein Detail davon. Einfach nur dieses Gesamtpaket, Piraten sind eben Piraten. Wirklich anderen Namen, ne, wüsste ich jetzt keinen, der wirklich auf uns so zutreffen würden. Wir sind ja eben nicht so normal, dass man das jetzt in eine Schublade packen kann. Also, ich würde den Namen definitiv nicht mehr ändern. Dazu hat er einen zu großen Markennamen zurzeit. Wir müssen auch dazu sehen, gerade bei den Jugendlichen kommt es sehr gut an, was unsere Wählerschicht eigentlich ist und was uns auch die in Zukunft als Wähler bereitstehen wird. Wie es zu dem Namen gekommen ist, ja, Pirat sein ist eigentlich aus dem Begriff der Piraterie im Internet gekommen und ich finde das eigentlich eine treffende Metapher auf eine Veränderung, die von der normalen Welt gar nicht übertragbar war. Und diese Situation, die immer noch beim geistigen Eigentum vorherrscht, ist eben wirklich so ein Antrieb, warum überhaupt die Piraten überhaupt entstanden sind. Deswegen finde ich den Namen schon sehr passend. Haben wir noch eine Frage aus diesem politischen Bereich? Ich hoffe doch sehr, weil sonst sind wir gerade eine Stunde im Gespräch und müssen schon zum Thema Amtsführung übergehen. Leute, politische Fragen, wir sind Partei, Na Politik, gut. Flow. Ja, Tag. Jetzt haben ja beide von euch mehr oder weniger den Orga-Streik verteufelt. Der eine hat die Leute sogar in die Nähe von Diktatoren und anderen weniger unschönen Zeitgenossen gerückt. Wie siehst du denn insbesondere Philipp, der das ja war, diesen Vergleich gebracht hat? Wie siehst du denn die Möglichkeiten und die Ideen oder die Möglichkeiten der Partizipation innerhalb der Partei von ehrenamtlich arbeitenden IT-Lern und Verwaltungskräften? Sind die generell davon ausgenommen, sich ihre Meinung zum Beispiel politisch, ihre politische Meinung kundzutun? Oder also haben sie zu funktionieren einfach? Oder siehst du da irgendeine Möglichkeit, dass sie sich beteiligen können und auch in der innerparteilichen Diskussion sich einbringen können? Also ich habe sie nie als Diktaturen oder sonst irgendwas verteufelt. Ich sage nur, dass der Streik nicht das war, was er oder wie er benannt wurde. Es war erstens, es sind Ehrenamtliche so. Und ja, sie haben eine Möglichkeit, sich ihr einzumischen in das Parteileben. Sie haben auch einen Einfluss, ganz klar. Es ist aber kein politischer Weg, ein Netz, also die Infrastruktur abzuschalten, nur weil man die Macht dazu hat. Das liegt schon im Ethos der Admins zum Beispiel. Es gibt einen bestimmten Ethos in der Administration, dass man das nicht macht. Und jeder Arbeitgeber, was auch wenn man ehrenamtlich arbeitet, ist man Arbeitnehmer auf ehrenamtlichen Posten eben, hat diesen Verpflichtung eigentlich, das zu machen. Und im Endeffekt, ja, sie dürfen sich gerne einbringen, aber es geht nicht, dass man die Partei dadurch lähmt, weil man die Macht dazu hat. Es ist wirklich Machtmissbrauch. Verbreitest du absichtlich falsche Informationen oder weißt du es einfach nicht besser? Ich meine, die Pads waren für eine Stunde, 2 Stunden weg. Das Wiki hat einen Mirror und das Einzige, was weg war, war die Hauptwebseite, die hauptsächlich zur Außenkommunikation dient. Ja, Das ist reicht, das, ja, du hast es doch weißt du gerade das selbst nicht oder, beantwortet. nein, weißt Doch, du das selber nicht oder ist es eine falsche Information, die du absichtlich verbreitest? es ist keine falsche Antwort. Du hast es gerade selbst beantwortet. Ihr habt Infrastruktur der Partei lahmgelegt. Die Außendarstellung, das Mumble war weg und auch der Wikivero war nur da, weil es ein Landesverband offen gehalten hat. Die Bundespartei war gelähmt dadurch. Wo Und glaubst du, von läuft dem der? Entschuldigung. Wikimiro wussten nur die Leute, die nachgefragt haben. Wo glaubst du, läuft dieser Mumble-Server drauf? Der läuft auf der NRW-Technik, weiß ich. Der Deswegen, Wikimirror? Wo läuft der? der läuft auch auf der NRW-Technik, das weiß ich. Der Miro. Das Problem, was ich daran sehe, und ist, dass diese Macht missbraucht wurde. Und das ist der Fall, ja. weil es halt kein normales Mitglied in dieser Partei hätte die Möglichkeit gehabt, das zu tun, was diese ehrenamtlichen Menschen gemacht haben. Sie hatten eine bestimmte Aufgabe übertragen bekommen, auch wenn diese ehrenamtlich ist, und haben aber diese Macht, die sie damit bekommen haben, missbraucht in diesem Fall. Ich verteufle sie deswegen nicht. Ich verstehe ja auch ihre Position, was sie damit machen wollten. Aber das Mittel, wie es gewählt wurde, ist falsch in meinen Augen. Ja, ich möchte dazu auch noch eine Kleinigkeit sagen. Also ich verteufle das nicht und setze das auch nicht in der Ecke mit Diktatoren. Nein, ich konnte ja weiterarbeiten. Ich hatte ja meine Mirrors und alles. Gut, mag daran sein, dass ich NRW-Pirat bin. Und deshalb die Sachen, wenn mal was ausfällt, sowieso schon kenne. Das Einzige, was weg war für eine Stunde, war das Pad. Es mag die gehört haben, die mitten im Wahlkampf waren und irgendwelche Vorbereitungen hatten. Ansonsten konnte ich weiterarbeiten, ganz ohne Probleme. Und ich gehe davon aus, dass viele andere auch weiterarbeiten konnten, weil sie einfach gesagt haben, ja gut, dann sind die Pads für eine Stunde weg, damit kann ich leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt ja dann, nachdem die dann gesagt haben, ey Leute, wir müssen was tun, habt ihr die Pads ja auch sofort wieder freigeschaltet. Für mich ist es tatsächlich nur, vielleicht hätte es eine andere Lösung gegeben. Ich habe das aber auch nicht als Streik gesehen, sondern tatsächlich als Warnschuss. Und vielleicht war ich ein kleines bisschen mehr entsetzt darüber, dass die Leute plötzlich nicht mehr arbeiten konnten, nur weil irgendwie eine Wiki-Seite nicht mehr da war. Das hat mich entsetzt. Aber wie gesagt, nicht die Tatsache, dass das nicht da war, sondern dass die Leute nicht wussten, wie sie was anderes machen können. Umgekehrt, ob es wirklich der richtige Weg war, kann man darüber diskutieren. Wie gesagt, das ist ich jetzt nicht so gemacht, andere machen so, das ist aber jedem selbst überlassen. Ich halte es für einen falschen Weg, weil ich es nicht so gemacht hätte, aber ich lasse jedem die Option offen, auch diesen Weg zu wählen. Das Einzige, was ich mit Diktaturen oder Ähnliches zusammenbringen kann, was der Imper Mobil gerade gesagt hatte, es ist eine Art von Machtmissbrauch. Aber dieser Machtmissbrauch wurde nicht so extrem durchgeführt, wie er gerade sagte, sondern wenn man sich erkundigt hat, wusste man, wie man es machen kann, wie man weiterarbeiten kann. Und mal abgesehen davon, Wiki kann nicht das Wissen der Welt sein. Also es musste alles normal weiterlaufen und der Mammelserver lief auf NRW, der funktionierte soweit und der Mirror ja sowieso. Olaf, ich habe dich gesehen, aber ich würde gern erst den Stimmbürger und den Klaus. No problemo. Dann Berthold, bitte. Ja, ich habe zwei Fragen, jetzt wahrscheinlich speziell an Philipp. Flaggenguide, Bomberguide und Mollyguide, meinst du, diese drei Dinge haben der internen Parteiarbeit geschadet? In gewissem Maße ja, weil sie starke Emotionen vorgerufen haben, die uns viel Arbeit kaputt gemacht haben auch. Die zweite Frage wäre Weltraum und so weiter, weil du Forschung vorher angesprochen hast, wie wichtig und toll die ist. Ja, die ist wichtig und die ist toll. Ich glaube, weltweit sterben 5000 Kinder an Wassermangel. Die Forschung wird hauptsächlich ja von, Staaten finanziert, die das über Schulden machen. Wie gerechtfertigt ist denn eine Forschungsausgabe? Man kann jetzt auch Rüstungsausgaben noch dazu nehmen, wenn ganz viele Menschen auf der Welt hungern, kein Wasser haben und so weiter. Wie siehst du das? Also ich weiß nicht, wie du beide Themen verbinden kannst, aber Forschung hat immer einen Mehrwert gebracht für die Menschheit und es muss einfach geteilt werden, das Wissen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Hungersnöte müssen bekämpft werden. Wir haben ein Problem mit Überbevölkerung, aber gerade dort kann auch Forschung die Lösung einfach nur bringen, weil auf alte Probleme kann man nur mit neuen, innovativen Dingen reagieren. Und vielleicht ist es das, die Gentechnik, die dann die Mikrobe erfindet, die uns Nahrung produziert, oder es ist doch die Auslagerung in eine Kolonie im All oder was auch immer uns dort die Lösung bringt. Wir wissen sie nur zurzeit nur noch nicht. Nachfrage, wenn wir sind ja haben ja irgendwas mit Urheberrecht und so weiter auch zu tun, wenn jetzt diese Patente für die Allgemeinheit wären, dann wäre doch der Satz richtig, alle profitieren da davon. Oder profitiert der Patentinhaber nicht? Auch ein Patentinhaber wird davon profitieren, auf jeden Fall. Ja, und wenn ich aber jetzt nicht Patentinhaber bin, kann ich ja nicht wirklich so profitieren. Also ist ja irgendwie ein Ungleichgewicht da. Du wirst nie absolute Gleichheit herstellen können. Das ist einfach unmöglich. Ja gut, absolut, war ja nicht gemeint von mir, aber ich glaube, du weißt, was ich meine damit. Nein, du hast jetzt gesagt, er hat noch Vorteile damit. Ja, er wird immer ein paar Vorteile davon haben, weil er wahrscheinlich die Technik sogar besser verstehen wird, wenn selbst wenn das komplette Patent offengelegt ist. Ich mach jetzt vielleicht ein ganz einfaches Beispiel kurz fest. Vielleicht verstehst du das dann, wie ich das meine. Wir beide haben im Durchschnitt 500.000 Euro Vermögen, sagt der Statistiker aus, weil du 0 hast und ich 1 Million. Aber wir beide profitieren in der Statistik von 500.000. Ich weiß immer noch nicht, auf was du raus bist. Auf die Ungenauigkeit von Statistiken oder? Du hast dich, ich hab's auch nicht verstanden. Klaus. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu diesem Orga-Streik. Ja, da hast du ja bei euch Dissens. Das heißt, Freiwillige kann man schwer dazu zwingen, zu arbeiten. Man müsste das mit Personal unterfüttern. Die Piratenpartei hat momentan 11 Mitarbeiter, 300.000 Euro Personalkosten. Könnt ihr also laut Recht und Gesetz einen Betriebsrat gründen, die Mitarbeiter in der Piratenpartei? Willst du denen ein Streikrecht verbieten? Also die Frage ist bestimmt an mich gerichtet, oder? Ja, klar. Nein, ein Streikrecht will ich auf jeden Fall nicht absprechen. Dazu muss man aber auch sagen, die Aktion war kein Streikrecht. Punkt. Sie fällt nicht unter das Streikrecht, weil das, was gemacht wurde, ist kein Streik. Okay, wie stehst du dazu? Es hat in Zeiten der DDR einen Bergarbeiterstreik gegeben, ja. Da hat eine Regierung gesagt, nee, das fällt nicht unter Streik, das ist eine Sabotage. Muss man da nicht aufpassen, ja, wenn man vehement solche Thesen verfällt, dass man da nicht in ein totalitäres Fahrwasser kommt? Ja, muss man aufpassen, aber dafür gibt es Schlichtungsstellen, die solche Streiks dann auch bewerten. Und da gibt es auch ganz klare Richtlinien, die die Gewerkschaften dem Staat abgerungen haben und den Arbeitgebern. Und die sind zu schützen, diese Errungenschaften. Und wenn man da dann alles als Streik zählt, was keiner ist, dann gefährdet man gerade diese Rechte, die hart erkämpft wurden. Also du meinst, dass freiwillige Mitarbeit, ja, nicht das Recht hat, mal zu sagen, nö, wir wollen jetzt nicht. Doch, könnten sie, aber sie dürfen nicht absichtlich die Infrastruktur abschalten oder zerstören. Was mit der Außenpräsentation passiert ist, das ist nicht unter Streikrecht abgedeckt. Sorry, da muss ich nochmal widersprechen. Und zwar waren sowohl die Berliner Webseite, also die offiziell gehosteten, von der Bundesrepublik gehosteten Webseiten nach außen, waren erreichbar. Das stimmt also nicht. Was du da erzählst. Sorry. Muss ich mich auch selbst korrigieren. Es wurde auch keine Infrastruktur abgestellt. Es wurden Dienste abgestellt, ja. Was sind dann Dienste für dich? Ja, eine Website ist ein Dienst. Ja, das ist eine Infrastruktur. Es ist ein Dienst. Ja, ein Moment, um Dienst ist diesen. auch. Sorry, ich muss das mal unterbrechen, weil diese Befragung dient nicht der endgültigen Klärung der Ursachen des Orga-Streiks, sondern dient dazu, uns ein Bild von den Kandidaten machen zu können. Könnt ihr Genau, euch vom Philipp man. ein besseres Bild machen, wenn ihr dieses Thema weiter diskutiert? Es dient dazu, Monopol, um zu klären, ob der jeweilige Kandidat, ja, einen Hang zum Totalitarismus und zum Zwang gegenüber Mitmenschen ausüben will. Vor allen Dingen geht es auch darum, ob er verstanden hat, was da passiert ist. Ich meine, das ist ja nicht ganz unwichtig, wenn er im Bundesvorstand ist, muss er ja verstehen, oder muss er mit den Leuten auch zusammenarbeiten, die das gemacht haben. Also von daher finde ich das schon interessant, so herauszufinden, wie er denn wirklich dazu steht und wie sein Wissensstand auch ist. Okay, Genau, dann lass uns doch, Moment, Klaus, dann lass uns doch genau diese Frage mal thematisieren und lass doch den Philipp zunächst mal erzählen, wie er das erlebt hat und was er dort an erster Hand Wissen aufgesammelt hat. Und dann gucken wir, wie er seinen Umgang mit dem Problem daraus erklärt. Aber ich möchte es nur organisieren, das ist alles. Eure Fragen sollt ihr gerne loswerden. Also, was ich vom Oberstreik mitbekommen habe und wie ich ihn erlebt habe, ist, dass ich eine Zeit lang nicht auf den NRW-Mumble zugreifen konnte. Der war nämlich down. Ich musste auf den Brandenburger Mumble bei mehreren Terminen ausweichen. Ich habe mitgekriegt, dass die Bundes-IT-Seite nur noch auf eine statische Seite verlinkt war, was auch nicht die Infrastruktur ist, die man gewohnt ist, was auch das Außenbild geschadet hat, was auch eine Infrastruktur darstellt, in meinen Augen. So wie alle Dienste eine Infrastruktur darstellen, die die Piratenpartei anbietet. Es waren Piratenpads, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, waren down, haben auch eine Infrastruktur, die die Partei bereitstellt, war nicht erreichbar, nicht nutzbar, auch wenn das bloß für ein paar Stunden ist. Es ist da gewesen. Und das kann man nicht wegreden. Das nächste ist, dass dieses wirklich Macht missbraucht wurde von den Angestellten. Und nein, es ist eben nicht in dem vom Streikrecht gedeckt, wenn Arbeiter zum Beispiel sogar die Einfahrt blockieren. Das ist in mehreren Gerichtsurteilen einfach eindeutig belegt, dass es vom Streikrecht nicht gedeckt ist. Kannst du das nochmal kurz auseinandersetzen? Da wird im Chat das Beispiel gemacht, ein Zugführer, der lässt ja auch nicht den Zug einfach weiterführen und der Serverbetrieb wird damit verglichen. Kann natürlich passieren, dass genau zur Zeitpunkt, wenn jemand als Admin einen Server unbeaufsichtigt lässt, dass dann gerade ein Angriff passiert oder sonst irgendetwas, was normalerweise sofortige Reaktion erfordert hätte oder irgendein Laufwerk vollläuft oder sonst irgendwas. Wäre es für dich vom Streikrecht gedeckt gewesen, wenn die einfach gesagt hätten, hey, pass auf, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr, die Server lassen wir aber laufen und mal gucken, was passiert? Ja, würde ich sehen, dass es vom Streikrecht gedeckt war, weil dann die Partei im Zugzwang ist, den nötigen Sicherheit, also die nötige Aufsicht über die Server dann wieder zeitnah herzustellen. Das ist so, wie wenn in einem Unternehmen eben Leiharbeiter angestellt werden müssen oder Ersatzpersonal gesammelt werden muss. Und es war ja nicht so, dass 100% der IT gestreikt haben. Es haben sich eben nicht alle daran beteiligt. Jetzt wieder ihr. Wer ist der nächste am Mikrofon? Ja, wenn keiner was sagt, eine kurze Nachfrage an den Empire. Du hast ja gerade gesagt, dass du relativ viel nur nebenher mitbekommen hast. Du kandidierst ja für den Bundesvorstand, mal ganz egal welches Amt. Wäre es denn nicht besser gewesen, in diesem Moment mal nachzufragen bei den Leuten, die im Endeffekt diesen Orga-Streik durchgeführt haben, warum, wieso, weshalb, was die konkreten Auswirkungen sind? Weil es ist für mich etwas befremdlich, wenn du jetzt hier so über Hörensagen im Endeffekt dir eine Meinung bildest, ohne konkret mit den Leuten gesprochen zu haben, die das zu Gänsefüßchen verantworten haben. Ist das generell so, dass du jetzt mehr auf die, auf die Einträge reagierst? Oder ist das für dich nicht eine bessere Variante, auch in der Arbeit als Bundesvorstand, mit den Leuten zu reden, bevor dann irgendwelche Aussagen kommen, die hinterfragt werden können? Punkt 1, ich habe mit sehr vielen, die am Orga-Streik teilgenommen haben, drüber geredet, ob das Mark Nice waren, ob das Irmgard waren oder andere Leute. Ich habe auch danach mit vielen Leuten weiter ordentlich zusammengearbeitet. Das ist für mich kein Problem. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, mir jetzt hier vorzuwerfen, ich wäre diktatorisch in dem Sinne. Ich sehe nur den Orga-Streik nicht vom Streikrecht gedeckt, so wie er durchgeführt wurde. Moment, ganz kurz nochmal dazu. Ja, du redest hier von einem Streikrecht, ja. Das heißt, wenn du das Streikrecht hier in Anspruch nimmst, brauchst du Menschen, die einen Arbeitsvertrag haben. Dem ist aber nicht so, ja. Es sind Freiwillige, die ihr Freizeit opfern. Es sind Leute, die eine Wahnsinnskompetenz haben, die dieses Rückgrat der Piratenpartei auch ein Stück weit bilden und der Dienste, ja. Und da muss gewaltig was schiefgelaufen sein, wirklich gewaltig was schief, dass jemand, der sagt, ja, der seine Freizeit, einen großen Teil seiner Freizeit opfert und der eine irre Kompetenz hat, sagt, ich schalte mal einen Dienst aus, ja, und es ist auch keine Infrastruktur hier irgendwie boykottiert oder sonst was worden. Es sind Dienste ausgeschaltet, die Infrastruktur des Internets, wie Sokrates, glaube ich, vorhin gesagt hat, war davon nicht betroffen, ja, auch die Caches waren verfügbar, also das heißt, es ist eine Deutung, die so nicht gehen kann, ja, und wo auch kein Streikrecht gilt. Wenn du allerdings auf dieses Streikrecht beharrst, stelle ich dir die Frage, willst du diese Dienste in Zukunft outsourcen? Beziehungsweise, wie willst du das dann finanzieren? Punkt 1, auch ein ehrenamtlicher Arbeit stellt ein Arbeitsverhältnis dar. Das muss noch nicht mal schriftlich darliegen. Zweitens, es Nein. gibt... Doch, bitte nochmal Arbeitsrecht nachgucken. Ein Nein. Arbeitsvertrag muss nicht unbedingt in schriftlicher Form liegen. Ja, es besteht kein Formzwang, ja, des Arbeitsverhältnisses. Aber es gibt in Deutschland das Ehrenamt, ja. Und aus diesem Ehrenamt entsteht kein Anspruch eines Arbeitsverhältnisses. Und damit gilt auch das Streikrecht in Form des kollektiven Arbeitsrechts nicht. Punkt 2, den ich anführen wollte, es haben sich auch Personen der 11 Angestellten mitbeteiligt. Ah, wer denn? Wer bitte? Zum Beispiel Thorsten Fröse, soweit ich weiß. Nope. Okay. Bist du wieder mal schlecht informiert, genauso wie du schlecht informiert bist, dass die Webseiten nicht abgeschaltet waren. Aber gut, offenbar willst du die Legendenbildung betreiben und ja, kannst du gerne machen. Wir können uns gerne nochmal unterhalten, aber wie gesagt, ich habe mit Leuten geredet, die am Oberschall teilgenommen haben und ich bin gerne zu Gespräch bereit, aber zurzeit habe ich diese Sicht auf den Ogerstreik. Ich bin aber keine Person, die sich Argumenten komplett verwehrt. Mich würde interessieren, die Frage kam im Pad. Du findest ja doch relativ deutliche Worte, muss man schon sagen. Und die Leute, die dort arbeiten, die müssen ja zu einem Teil auch mit dir zusammenarbeiten und du mit ihnen. Siehst du da ein Vertrauensverhältnis irgendwie predigt? Könntest du problemlos mit den Leuten zusammenarbeiten, die sich daran beteiligt haben? Wie ich schon mal gesagt habe, ich arbeite sogar zurzeit mit Leuten zusammen, die sich am Ogerstreik beteiligt haben, die das unterschrieben haben. Ich habe kein Problem damit. Und ja, ich vertraue diesen Leuten auch auf ihre Expertise. Okay, danke. Ich wollte die Frage nur aus dem Pad nochmal gerade so stellen. Wer als Nächster? Mache ich nochmal, weil das vorher irgendwie nicht verstanden wurde. Wenn Philipp die Frage nicht versteht oder meine Antwort zu dieser Frage nicht versteht, dann ist es sein gutes Recht. Dirk, du machst einen tollen Job, aber wenn du die Frage nicht verstehst oder auch nicht verstehst, dann bitte behalte dein Nichtverständnis für dich als Moderator und die Leute. Danke, Bertolt, du kannst gerne die Befragung weiter übernehmen, wenn du möchtest, oder du stellst jetzt eine Frage an den Philipp. Dann stelle ich noch eine Frage. Meine Antwort war ja jetzt klar. Meinst du, mit dir, Philipp, würde diese Ruhe und diese Ausgeglichenheit in den Vorstand reinkommen, so wie was die Piratenpartei jetzt eigentlich bräuchte? Ich glaube ja. Klaus. Also du glaubst, es würde Ruhe reinkommen, wenn man Menschen, die einen beträchtlichen Freizeitanteil ihrer Arbeit ja einfach mal so beschuldigt, sie würden Sabotage betreiben? Ich habe dir gerade gesagt, das ist meine Sicht, die ich zurzeit aus den Informationen, die ich habe, auf den Oberstreik habe. Wenn du mir ordentliche Argumente lieferst, bin ich auch bereit, meinen Standpunkt zu revidieren. Und ja, ich bringe Ruhe in Arbeit rein. Ich bin ein sehr zuverlässiger Zuarbeiter. Ich arbeite mit vielen Menschen zusammen. Ich habe ein sehr gutes Zeitmanagement. Und ja, wie gesagt, ich habe mit den Leuten vom Ogerstreik auch weiterhin gut zusammengearbeitet, ohne dass ich ihnen irgendwas vorgehalten habe. Und ja, ich weiß, es ist sehr viel Arbeit, was da ehrenamtlich reingesteckt wird. Ich denke, ganz kurz, ja, dann halte ich die Klappe. Ich denke, in so einer Situation, ja, besonders wenn es einen Dissens gibt, ja, sollte man erstmal das Gespräch suchen, sich schlau machen und was überhaupt vorgefallen ist. Nochmal, dass Menschen in ihrer Freizeit, die ihre Freizeit opfern, plötzlich keinen Bock mehr haben, ja, und damit sagen, wir könnten auch noch ganz anders, wenn wir wollten, ja. Wir können nämlich die Infrastruktur abkacken lassen. Und ich denke nicht, dass man da draufhauen sollte, ja, von Sabotage reden sollte, von Infrastruktur, wo es um Dienste geht und nichts weiter, ja. Und ich denke, dass das absolut deplatziert ist Und dass das nur noch mehr zu Aufregung führt und zu Verquickungen. Und ja, das war's. Aber gerade diese Aussage, wir können auch ganz anders, gerade diese Erpressung, finde ich eben sehr, sehr erschreckend. Ja, wieder das Wort Erpressung. Ist es doch, was du gerade gesagt hast. Wir können auch ganz anders. Das ist eine verdeckte Erpressung. Komm, wir haben jetzt die Stressfähigkeit von Philipp hinreichend ausgelotet. Jens. Ich würde meine Meinung dazu auch nochmal ganz gerne sagen. Du hast eine Frage an wen? Ich habe gar keine Frage. Ich hätte noch meine Meinung dazu auch nochmal kundgetan. Nee, lass uns das Thema Orca-Streik irgendwann nochmal in Ruhe diskutieren, aber hier machen wir gerade Kandidatenbefragung. So, und hat es eben anders angehört. Ja, deswegen wollte ich das auch gerade wieder einfangen. Wolfgang. Ja, eine Frage an Philipp. Du hast dich ja als Schatzmeister bzw. Stellvertretender beworben. Wie gedenkst du denn da jetzt die Arbeit weiterzumachen in Sachen Transparenz der Finanzen? Also konkretes Beispiel ist der Prüfungsbericht, in der ja man ja sehr schön sehen konnte, wie sich die Kosten der Parteitage von 8.000 Euro auf über 50.000 erhöhten, ohne dass irgendjemand das bisher hinterfragte. Was würdest du da tun? Also ich habe mir sehr stark vorgenommen, einen Open-Haushalt einzuführen, so wie es beim Bundeshaushalt und bei den NRW-Piraten für NRW gemacht wurde. Dort bin ich mit der Bundes-IT arbeiten, dass das gemacht wird. Dazu fehlt zurzeit noch Programmierungszeitaufwand, ganz einfach. Also das müsste noch programmiert werden. Zum nächsten habe ich mir als Ziel gesetzt, wenn ich Bundesschatzmeister oder stellvertretender Bundesschatzmeister werde, eine Effektivitäts- und Effizienzprüfung aller Ausgaben nochmal zu machen. Das wird auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Zeitaufwand in Anspruch nehmen. Und das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, innerhalb dieses einen Jahres das zu machen. Und zum nächsten auch einen langfristigen Haushalt in dieser Periode vorzustellen. Das heißt, ein Haushalt, der bis zu den nächsten größeren Wahlen, also mindestens 3 Jahre, dann geplant ist. Weil das sehe ich als einen der größten Fehler, dass wir zu kurzfristig unsere Finanzen planen. Haben wir noch eine Frage? Außerdem gibt es auch noch den Ralf. Hans Carlos, aber du musst bitte ganz, ganz laut sprechen, weil jetzt sind wir im Podcast und du bist immer extrem leise. Okay, ich spreche laut. Wie denkt ihr über Möglichkeiten, dass auch in AGs ein Etat zustande kommt? Also dass man zum Beispiel sagt, eine bestimmte AG will einen extra Mitgliedsbeitrag erheben und kann den dann selbst verwaltet anwenden. Ist sowas denkbar? Ich glaube, ich bin diesmal dran, oder? Jo, Mama. Ich kann mir das vorstellen, das ist einfach eine zweckgebundene Spende mit einem ordentlichen Verwendungszweck. Man muss dann dort nur aufpassen, dass es mit dem Parteienfinanzierungsgesetz in Einklang gebracht ist. Also dass es weder für Speis und Trank noch für andere Dinge, die nichts mit der politischen Arbeit zu tun haben, ausgegeben wird. Aber ansonsten sind solche Spenden möglich. Ja, da ich als Gänse kandidiere und nicht als Schatzmeister, muss ich ihm sagen, das ist auch mein Kenntnisstand, was er gerade gesagt hat. Also dann über Spenden und dann entsprechende Zuordnung wird ja auch in anderen Bereichen für Veranstaltungen so gemacht. Warum nicht dann auch mal für AGs? Wir bewegen uns langsam in Richtung Amtsführung. Schäfer. Ja, hallo, ich hoffe, man hört mich. Meine Frage ist, in der Vergangenheit wurde doch über die bösen Peer-Groups gesprochen und ich stelle an beide die Frage, seid ihr der Meinung, dass es innerhalb der Piraten eine Art Filzproblem oder ein Problem mit informellen Machtstrukturen oder Seilschaften gibt oder würdet ihr einfach sagen, ihr seid mit bestimmten Gruppen selber vernetzt, also seid ihr da völlig neutral oder wie bewertet ihr das gesamte Themenfeld in diesem Bereich? Ja, also wenn du mehrere Menschen auf einen Haufen hast, werden sich Gruppen immer bilden. Das siehst du bei einer Hochzeit, bei einer Taufe, bei irgendwelchen anderen Festivalitäten, mein Gott. sei es im Sportverein, im Kaninchenzüchterverein oder wo auch immer. Gruppen werden sich immer in irgendeiner Art und Weise bilden. Und auch wenn man nicht einer Gruppe unbedingt angehört, sympathisiert man vielleicht mit denen. Ich persönlich habe mich da eigentlich ziemlich lange rausgehalten. Seit November habe ich mich zumindest von einer Pair-Gruppe insoweit distanziert, dass ich gewisse Sachen, nicht die Berliner, von einigen Berlinern da vorangetrieben werden, auf jeden Fall schon mal entgegengestellt habe, was ich nicht haben möchte. Ansonsten habe ich mich keiner Pair-Group so weit angeschlossen, dass ich jetzt sage, ich gehöre da jetzt in die Gruppe, die Gruppe, die Gruppe. Mag man auch anhand der Liste meiner Unterstützer im Wiki sehen. Ich glaube, einer hat sich mittlerweile eingetragen. Also ich habe keine Gruppe, die mir permanent hinterherläuft und meint, also ich bin gottgleich. Umgekehrt, ich habe aber auch nirgendwo gebittelt oder gebettelt, ach, darf ich bei euch mitmachen und ähnliches. Nein, ich halte mich da ziemlich neutral, mit einer einzigen Ausnahme, dass ich also da einem dem sehr, sehr, sehr linken Spektrum, nein, das unterstütze ich nicht. Da kann ich nicht auch nur ansatzweise mich nicht mit vereinbaren. Also ich finde, dass in der Piratenpartei wir einen Weg finden sollten, bestimmte Strömungen innerhalb der Piraten auch abzubilden. Das heißt, offizielle Dinge zu schaffen, die das können. In anderen Parteien gibt es das. Es hat verschiedene Formen. Ansonsten werden wir durch solche intransparenten Strukturen immer wieder vor Probleme gestellt, die man sonst also lösen muss. Zum Beispiel ist es für Neupiraten extrem schwierig, innerhalb der Piraten zu wissen, wie bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Und bestimmte Kommunikationskanäle sind besser und schlechter. Und wir haben schon das Problem, dass Informationen innerhalb dieser Partei nicht an alle Stellen wirklich weitergeleitet wird. Und dass sich sozusagen dort sehr große Probleme aufbauen. Kann ich Philipp noch fragen, ob er sich offiziell oder halbwegs irgendeiner Gruppe zugehörig fühlt oder ist er genauso da wie Ralf, dass er sagt, er hat sich da überhaupt noch nicht festgelegt? Also ich bin keiner Gruppe zugehörig, also nicht, dass ich wüsste. Also ich habe weder Kontakt zu dieser, zu den bestimmten Piraten in Berlin, die immer wieder genannt werden, noch zu anderen Gruppen in dem Sinne. Ich habe bis jetzt immer innerhalb der Piratenpartei in Verwaltungsposten gearbeitet, so Zuarbeit oder eben durch Beauftragung. Vielen Dank. Dann ist die Frage Joachim oder Martina. Ich frage mal kurz vorab, wart ihr schon beim Bereich Fundraising oder kommt ihr da noch zu? Da waren wir schon, vor langer Zeit, aber wir werden das auch wie immer im Podcast haben und spätestens morgen zum Nachhören. Das beantwortet aber wahrscheinlich meine Frage nicht. Ich habe im Pad kurz etwas dazu gelesen. Ich mache das dann unter Amtsführung nochmal und lasse da Martina erstmal den Vortritt. Okay, ich hätte gern gewusst, wie steht ihr dazu, dass es regelmäßig vor Wahlen auf Landes- und Bundesebene Aktionen gibt, die uns als Partei in der Öffentlichkeit unmöglich machen? Sollte das Konsequenzen haben? Und wenn ja, welche? Jo, fange ich mal an. Ja, welche? Eigentlich meine ich, am einfachsten wäre es gewesen, wenn alle Beteiligten vor solchen Aktionen mal nachgedacht hätten und mit entsprechenden Leuten gesprochen hätten, die vielleicht dafür eine Verantwortung in irgendeiner Weise zu tragen haben. Sei es denn Vorstand, sei es denn die Peer Group, sei es denn Leute des Vertrauens. Denn einige Aktionen hätten nicht sein müssen, hätte man sich sparen können. Ich persönlich habe hier bei den Leuten, wo ich tatsächlich persönlichen Wahlkampf mache, das heißt Leute in meinem Bekanntenkreis, ich war jahrelang Dartspieler, ich habe einen verhältnismäßig großen Bekanntenkreis über Kneipen, ich habe die Leute immer von der Piratensache gut überzeugen können und kommunal gesehen, habe ich nie große Diskussionen gehabt. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe den Leuten gezeigt, wo sie Informationen über die Piraten herkriegen, wo sie sich ständig auf dem Laufen halten können. Und das Ergebnis an der Sache war, dass mir jedes der drei Gates prompt auf die Füße gefallen ist. Und man mich darauf angesprochen hat, wie konnte das denn passieren? Was habt ihr denn da gemacht? Nein, ich war nicht dabei. Ich hätte es vielleicht verhindert, indem ich geredet hätte. Nein, ich habe auch keine Lösung, was man so auf Anhieb machen kann. Klar, das Wort Ordnungsmaßnahme steht ständig im Raum, aber das kann wieder keiner alleine machen. Da muss ein Vorstand gemeinsam entscheiden, da muss er am gleichen Strang ziehen. Und da ist es tatsächlich das Team gefragt. Ich fand die Aktion nicht gut, ganz klipp und klar. Hätte ich irgendwie Einfluss drauf gehabt, das zu verhindern, weil ich davon gewusst hätte oder ähnliches. Wie gesagt, beim Flaggengate hätte ich gewusst, dass es solche Kreise zieht, hätte ich es getan. Bei den anderen wusste ich gar nichts, sonst hätte ich vielleicht frühzeitig da nochmal versucht einzuwirken. Ja, was soll man zu sagen, Kind ist im Brunnen gefallen. Im Nachhinein ist es immer schön, darüber lästern zu können. Vielleicht haben viele Leute die Folgen nicht absehen können. Allerdings Sachen wie halbherzige Entschuldigungen, wie Lügen dazu, wie das Ganze relativieren hinterher, ja, kann man ja so gar nicht sehen, dies und jenes. Nee, mag ich nicht. Aber wie gesagt, das ist keine Einzelentscheidung, da muss tatsächlich ein Team dran arbeiten. Wie gesagt, ich hätte es definitiv nicht gut geheißen und hätte auch versucht, meinen Einfluss geltend zu machen, dagegen vorzugehen. Joachim, du möchtest was? Direkt nochmal nachfragen, wenn Martina es nicht tut. Ich hätte gerne gewusst, ich hätte von beiden Kandidaten bitte eine Stellungnahme dazu. Ich wollte eigentlich dann auch anfangen, aber ich wurde übergangen wieder mal. Oh, ich schlage mich, ich bin unaufmerksam. Entschuldigung. Ich bin der Meinung, dass in gewisser Weise, wieso Kreditest, es ist an dem Punkt schon im Brunnen gefallen gewesen, das Kind. Wir haben das Thema selbst so hochgeschaukelt, auch durch unsere Kommunikationsart innerhalb der Partei sind erst bestimmte Medien dann darauf aufgestiegen. Wir haben in vielen Punkten dort Probleme gemacht, uns selbst gebaut in der Art und Weise, wie wir kommuniziert haben. Dort hätte auf jeden Fall der Bufo als Gesamtheit einen Weg finden müssen, Gespräche stattfinden müssen. Was man tun könnte, wenn es wieder passiert, ich habe noch keine wirkliche Lösung dafür. Ich hätte gerne noch nachgeschoben, dass ich persönlich finde, dass all diese Gates parteischädigendes Verhalten darstellt. Und ich sag mal, Piraten, die Partei absichtlich schädigen, denn ich muss einfach Vorsatz unterstellen. Ich denke mal, das sind einfach gar keine Piraten. Und wie behandeln wir die denn? Ist es für euch eine Möglichkeit, dass ihr seht, dass auch Parteiausschussverfahren in dem Fall wirklich eine Möglichkeit wären? Okay, dann bin ich diesmal der Erste. Man kommt immer sehr schnell mit dem Parteiausschlussverfahren, mit dieser Keule. Das Problem ist, es gibt da sehr hohe Hürden. Man hat das gerade bei der SPD und Sarrazin gesehen. Wir müssen dazu sagen, alle drei Aktionen waren keinerlei Parteiaktionen. Es ist weder das Logo verwendet worden, noch ist man, man hat nicht aktiv damit geworben, dass es Piraten sind. Und da liegt schon das Problem. Das ist das gleiche Problem wie bei Sarrazin. Auf seinem Buch ist nirgendwo ein Bezug zur SPD, aber jeder weiß eben, dass Sarrazin zur SPD gehört und deswegen wird das Ganze verbunden. Und es gibt dort eben wirklich das Problem, dass man diesen Weg nicht gehen kann in den meisten Fällen. Zum anderen müssen wir sagen, man muss mit solchen Extremen innerhalb einer Partei auch Regelungen finden, wie man damit umgeht. Andere Parteien müssen das genauso. Und wir müssen dann eben als Partei einen Weg finden, wie wir das Ganze in geordnete Bahnen lenken. Und dazu müssen wir auch mal einfach Regeln aufstellen, was man als Aktivismus bei Piraten machen darf und was nicht. Wir haben seit 2009 immer noch das piratige Mandat. Das heißt, wenn drei Leute sich eigentlich einig sind, dass die Aktion was Gutes ist, dann hat man schon eigentlich das Go. So ist es ja bei vielen Dingen gewesen in der Vergangenheit. Und wir haben das durch den Wachstum an Mitgliedern mitbekommen, dass es doch vielleicht nicht der goldene Weg ist und dass man doch nochmal drüber reden muss, diskutieren muss, was man am Ende machen kann. Ja, zum Teil kann ich mich da schon mal anschließen. PAFs sind hohe Hürden, haben einige Leute schon erlebt, die einen PAF gestellt haben, der nie durchgekommen ist. Die Problematik ist tatsächlich, die ich sehe, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, so wie Anne beispielsweise. Ob es ihre Idee war, ob es die Idee von irgendjemand anders war, es wird immer auf die Partei zurückgeführt. Es ist eine absolut blöde Situation, auch wenn es Einzelmaßnahmen sind, die eigentlich keinen Bezug zur Partei haben. Ja, dass sie zu erkennen war, gut, ich habe sie, glaube ich, zweimal gesehen in meinem Leben auf Parteitagen. Ich habe sie sofort erkannt, die ganze Augenpartie. Gut, ich bin Bildermensch, ich sehe das dann. Hochgekocht wurde es, wie ich vorhin auch ja schon gesagt hatte, eigentlich über unsere eigenen Kommunikationsmedien. Dadurch sind viele Leute darauf aufmerksam geworden, die eben auf unseren Kommunikationsmedien gucken und mitbekommen, oh, da ist irgendwas passiert. Je mehr geschrieben wird, desto interessanter ist das Thema für die Presse und schon wird es überall hochgekocht. Parteiausschlussverfahren wäre wahrscheinlich vom Bundesschiedsgericht nicht wirklich durchgekommen. Ist meine Meinung dazu. Ich bin allerdings noch nicht mal Hobbyrichter. Ich habe da eine gewisse juristische Einstellung zu und Erfahrungswerte. Ich hätte gesagt, das wäre abgelehnt worden. Man hätte vielleicht über Ordnungsmaßnahmen drüber reden können. Vielleicht hätten Leute auf sie einwirken können, ob sie ihr Mandat, also ihre Kandidatur zum Mandat zurückgibt. Ja, wäre möglich gewesen. Im Endeffekt hätte das aber vielleicht noch weitaus mehr Stress ausgelöst, als es sowieso schon war. Wie gesagt, eine Patentlösung hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht gehabt, jetzt auch nicht. Es hätte eine Teamentscheidung sein müssen. NOM wäre meiner Meinung nach fällig gewesen. Hier wurde die Beauftragung entzogen. Gut, in der Beziehung muss ich jetzt sagen, die Beauftragung stand jetzt in keinem Zusammenhang mit ihrer Aktion. Also eine Strafe, die eigentlich in dem Fall, ja, als wenn man ein Kind Fernsehverbot gibt, weil draußen Mülleimer umgeschmissen hat, also ohne Zusammenhang. Man hätte sich da vielleicht was anderes einfallen lassen müssen, aber wie gesagt, keine Patentlösung zur Hand. Joachim. Ja, also richtig ist, ein Puff ist nicht einfach und das Puff der SPD gegen Sarrazin ist ja auch gescheitert. Es ist allerdings nicht nur vor dem Bundesschiedsgericht innerhalb einer Partei zu verhandeln, sondern wenn der Delinquent es beantragt, kann er auch vor ordentliche Gerichte gehen. Aber das Ganze hätte und das Gucken in die Vergangenheit hilft uns ja nicht weiter und Martinas Frage war ja auch in die Zukunft gerichtet. Könntet ihr euch vorstellen, dass wenn ähnliche Dinge wieder passieren, dass ihr ganz kurzfristig mit diesen Personen redet und wenn diese Gespräche nicht angenommen werden, dass ihr sie also auch vor die Partei Öffentlichkeit zitiert und sagt, wenn ihr das schon tut, dann rechtfertigt. Jo, dann rechtfertigt euch gefälligst und stellt die Dinge klar und hört euch an, was die anderen Piraten dazu zu sagen haben. Das kann man auch moderiert machen, damit das nicht in Beschimpfungen ausartet. Ja, hatte ich vorhin schon mal gesagt, bei irgendwelchen Streitereien, frühzeitig, sobald man es merkt, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft, oder eben wenn das Kind aus dem im Brunnen gefallen ist, sofort zu reagieren. Dazu mag man sagen, dass ich seit fast 24 Jahren just in time arbeite. Wenn ich irgendwas eine Stunde liegen lasse, ist das für mich schon alt, fast. Also nein, ich reagiere nicht sofort aus dem Bauch, sondern ich mache mich immer schlau. Ich erkundige mich, was denn genau passiert ist, ob es jetzt in der Partei ist, ob es in meinem Privatleben ist. Ich höre mir immer zwei Meinungen erstmal an, aber die höre ich mir sofort an. Sofort, insoweit, so schnell, wie es mir möglich ist. Natürlich, klar, wenn ich im Bett liege und schlafe 6 Stunden lang morgens wach werde und es ist ein riesen Gate aufgelaufen, ist es eigentlich schon spät. Natürlich müssen solche Sachen möglichst zügig so diskutiert werden mit den Beteiligten, mit den Betroffenen. Optimalerweise alle, die in irgendeiner Form ihre Finger da im Spiel hatten. So, und wenn die nicht bereit sind, auch öffentlich sich mal dazu zu stellen und vielleicht sogar einzusehen, dass es Mist war, oder umgekehrt sich eben hinzustellen und zu sagen, nö, da stehe ich 100% zu, mit aller Konsequenz, dann gib mir eine Ordnungsmaßnahme, muss dann eben sein. Aber dieses Hin und Her und erst das erzählen, das erzählen, das erzählen. Ich meine, unser erster Vorsitzender, wenn der erkennt die Anne besser, als ich sie kenne. Und wie gesagt, wenn ich sie erkannt habe, hätte er sie eigentlich auch erkennen müssen. Und wenn sie dann sagt, nee, das war ich nicht. Okay, dann kann man vielleicht noch sagen, könnte vielleicht ein Fake sein. So, aber dann spätestens, wenn man 2 andere Leute fragt, die das ja dann auch bestätigen können, dann kann man sich doch 100% sicher sein, dass was schiefgelaufen ist. So, und dann helfen keine halbherzigen Entschuldigungen oder ähnliches. Entweder steht man dazu und sagt, okay, ist blöd gelaufen, oder sagt, nee, da stehe ich voll hinter. Da muss man auch mit den Konsequenzen leben. Gut, wir müssen eigentlich, oder drei Dinge möchte ich dazu sagen. Wenn sowas Emotionales wieder auftritt, das haben wir leider in den letzten Monaten gesehen, dann ist dem mit Vernunft und mit Sachargumenten meistens nicht beizukommen, weil die Emotionen einfach überwiegen. Das haben wir einfach erlebt. Und dann die Leute noch wie auf einen Pranger zu stellen, finde ich keine gute Idee, weil es die Emotionen eher anheizt und die Situation verschärft. Auf jeden Fall hat ein klärendes Gespräch stattzufinden. Es hat auch eine öffentliche Stellung der Fakten zu sein. Wie wir es gesehen haben zum Orga-Streik, gerade zur Diskussion, es ist dann immer ein Problem, alle Fakten und Informationen dazu zu haben. Kann auch keiner. Lasst euch einfach von diesen Kaspern da nicht aus dem Konzept bringen. Einfach weiterreden. Auf der Aufnahme sind sie nicht drauf. Alles ist gut. Auf jeden Fall haben wir das gesehen in diesem Bewältigung der Gates. Und wir sehen es ja immer noch, dass wirklich viele Emotionen in diesem Thema noch drinne stecken und auch die Entscheidung mit beeinflussen. Genauso werden Emotionen die Entscheidungen des künftigen Bufos genauso mitentscheiden. Das ist einfach menschlich. Und am Ende müssen wir uns die Frage stellen, wie wir damit umgehen. Und ich bin der Meinung, dass wir miteinander reden sollten statt übereinander. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. So, jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Wolfgang. In der Frage etwas anderes, die CDU hat und das uns vorgemacht, wie das gehen soll. Also da hat ja dieser eine CDU-Politiker homophobe Aussagen in seinen Facebook-Account gemacht und wenige Stunden später hat schon die Junge Union den rausgeworfen und inzwischen ist er auch kein Parteimitglied. Warum muss uns die CDU vormachen, wie man reagiert? Dazu sind zwei Ansagen zu machen. Erstens, die Junge Union ist ein Verein, das ist ein ganz anderer Rechtsraum als eine Partei. Und die CDU hat das Glück gehabt, dass er von sich aus die Parteimitgliedschaft zurückgegeben hat. Ob da Druck innerhalb der Partei auf ihn ausgeübt wurde, kann ich nicht sagen. Aber er hat sein Mandat, also seine Mitgliedschaft von sich aus bei der CDU gekündigt. Und hat im Interview dann noch der CDU eins reingedrückt. Und das weiß ich nicht, ob das dann der goldene Weg ist. Okay, mein Kenntnisstand ist da genau so. Wie gesagt, die Junge Union ist ein Verein. Da ist ein Partei, also ein Vereinsausschluss weitaus schneller möglich als ein PAF, was da über Schiedsgericht dann praktisch entsprechend läuft und auch gesetzlich wieder eingeklagt werden kann. Die haben gut und ordentlich reagiert, muss ich sagen. Wenn es bei uns so einfach wäre, aber wir sind eine politische Partei, dass es nicht so einfach ist, hat man bei SPD gesehen. Moment, nachdem wir den Kasper rausgeschmissen haben, Jens? Hört man jetzt, ne? Jens, bitte. Genau, also ich habe mal eine Frage und zwar jetzt genau zu dem Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde eure Antworten an der Stelle ein bisschen enttäuschend, weil ihr sagt jetzt halt so ungefähr, naja, wir können da ja eigentlich gar nichts machen, weil wir kriegen die Leute eh nicht aus der Partei rausgeschmissen. Es muss ja nicht immer nur eine juristische Handhabe geben. Ihr habt jetzt halt den juristischen Möglichkeiten ausgeleuchtet. Aber was habt ihr denn eigentlich als Bundesvorstand noch für andere Möglichkeiten, mit solchen Dingen umzugehen? Ich meine, man kann als Bundesvorsitzender, aber auch als politischer Geschäftsführer möglicherweise auch ganz klar sagen, Moment mal, also so ein Verhalten tolerieren wir nicht, das wollen wir nicht in der Partei und Leute damit in irgendeiner Form, man kann es den Leuten nicht verbieten, man kann aber, sage ich mal, sie damit irgendwo ins Abseits stellen, ja, wenn man ein entsprechendes Standing hat. Und was mich mal interessieren würde, was für andere Methoden fallen euch denn ein, außer halt die Schiedsgerichte zu bemühen, wie man mit solchen Leuten umgeht, die in der Partei Unfrieden stiften und Stress machen? Ja gut, die Hauptproblematik ist natürlich, du kannst irgendwelchen Leuten, die Mitglied sind, nicht einfach verbieten, sich zu äußern. Also das Thema Meinungsfreiheit haben wir natürlich auch noch. Entscheidend an der Sache ist, du kannst, wenn Leute Mist gebaut haben, kannst du denen entweder verzeihen, dass du sagst, na gut, war nicht so schlimm, wäre in der Situation sehr blöd, Oder du verhängst denen eine Ordnungsmaßnahme, wenn sie nicht einsichtig sind. Sei es denn, wie wir es ja in Nordrhein-Westfalen schon mal hatten, dass ein Vorstandsmitglied aufgrund einer Datenschutzverletzung aus dem Vorstand komplimentiert wurde und entsprechend mit einer OM belegt wurde, dass er längere Zeit keine Ämter bekleiden darf. Das sind die einzigen Sachen, die man jetzt so machen kann, die Person treffen. Ansonsten, klar, du kannst sie schneiden, du kannst sagen, verhalte dich anders, verhalte dich besser und ähnliches, aber ob sie es tun, das ist wie bei Kindern. Du kannst dir das sagen, aber machen sie es oder machen sie es nicht. Ohne Strafe oder ohne Konsequenz werden sie es weiter tun, weil dann sagen sie auch, ja, droh mir doch, aber passiert ja sowieso nichts. Also drei Dinge muss man sagen. Erstens, der Bufo hat eben keine anderen Mittel, als die Schiedsgerichte zu bemühen. Das ist eben sein Mittel. Und wir haben in unserer Satzung bestimmte Dinge drinstehen, die wir als Ordnungsmaßnahmen verhängen können. Das ist eben eine Verwarnung, ein Verweis oder eine Aberkennung der Fähigkeit, Ämter zu behandeln. Oder dann im Schlussstrich der Puff. Mehr Mittel haben wir schon gar nicht in der Satzung drin stehen. Das nächste Problem ist, wenn man dann anfängt, ja, wie könnte man dann am besten Mitglieder aus der Partei mobben? Das finde ich einen ganz, ganz bösen Ansatz, weil das kann dann ganz schnell nach hinten losgehen, indem die Partei alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, dann aus der Partei wirft, weil es anderer Meinung ist. Man hat mit anderen Meinungen konfrontiert zu werden. Man muss nicht diese teilen, man muss sie nicht gut finden. Aber am Ende heißt es, am Ende heißt es das, dass wir unseren Weg finden müssen, wie wir damit umgehen. Mit anderen Meinungen, mit Personen, die einer Meinung sind, die wir nicht teilen. Das heißt aber nicht, dass wir in der Partei Mobbing zulassen dürfen, nicht, dass wir Gewaltandrohungen zulassen dürfen, sondern wir sind eine politische Partei, die bestimmte Grundrechte einfach den Menschen zugestehen muss. Und gerade einer liberalen Partei bin ich eigentlich dafür, dass man die Menschen auch ihr Leben selbst gestalten lassen möchte. Und die Bevormundung finde ich da sehr, sehr schlimm. Ja, einige scheinen ein bisschen Bevormundung hier zu brauchen und sind mit Freiheiten offensichtlich nicht wirklich, kommen damit nicht richtig zurecht. Ali? Ja, ich habe den Vorschlag, den Raum hier am Mic einfach zu schließen und wenn jemand eine Frage hat, soll er dann hoch zum Podium gezogen werden und dann wieder raus. Dann haben wir diese Idioten da erstmal kaltgestellt, weil ich finde das wirklich eine Sauerei. Jeder hat hier ein Grillen verdient, dass er die auch ohne Störung durchziehen kann und ja, das Ergebnis seht ihr ja. Alternativ könnt ihr die auch jeder hier im Raum und vor allen Dingen die gegrillt werden, einfach lokal stumm stellen. Das löst das Problem auch erstmal. So, im Moment kann man gerade am Mikrofon nicht mehr sprechen. Das heißt, alle, die ernsthaft eine Frage stellen möchten, werden von mir dann wieder zum Sprechen freigeschaltet. Tut mir leid, dass wir sowas machen müssen, aber wenn der Kindergarten hier einrückt, dann geht das halt. Haben wir noch weitere Fragen zum Thema Politik? Weil sonst würde ich nämlich wirklich ernsthaft zum Thema Amtsführung, was wir ja schon das eine oder andere Mal gestreift haben, kommen. Ich sehe, ich darf zum Thema Amtsführung kommen. Was ich mir gerne vorstellen möchte, ist jetzt mit einem Philipp oder einem Ralf im Bundesvorstand. Wie verhalten sich die dann im Vorstand als Vorstandsmitglieder? Darin könnte zum Beispiel das Wort Transparenz und Bundesvorstandssitzung oder sowas vorkommen, aber auch sowas wie Beauftragung oder Ausschreibung, solche Dinge. Gibt uns einfach mal eine Steilvorlage und wir kreitschen dann in den einen oder anderen Punkt mal rein, der uns interessiert. Wer mag anfangen? Na gut, mache ich mal den Anfang. Also ich werde auf jeden Fall für wieder öffentliche Sitzungen des Bufos eintreten. Was habe ich mir für meine Schatzmeistertätigkeit bis jetzt vorgenommen? Ich möchte die Infrastruktur des Fundraising weiter ausbauen. Ich habe durch die Beauftragung schon weite Teile davon jetzt also infrastrukturmäßig aufbauen können. Was jetzt fehlt, ist das ganze Texten, bestimmte Kampagnen dann mit dieser Infrastruktur wirklich zu fahren und die Ideen und Positionen der Piraten nach außen zu tragen. Das wird ein ganz, ganz großer Punkt. Das nächste ist, dass ich auch Spendenkampagnen und Mitgliederwerbung betreiben möchte, was wir in den letzten Jahren eigentlich vernachlässigt haben, weil wir den Hype hier hatten. Das nächste ist, ich möchte mich für einen öffentlichen Haushalt einsetzen, so wie es einige Kreisverbände und Landesverbände machen. Dort wird es dann automatisiert über eine Schnittstelle sein, dass wir unseren Haushalt grafisch aufbereiten. Das wird aber vielleicht noch, also das wird auf jeden Fall länger dauern, weil es auch ein großer Programmierungsaufwand darstellt. Das nächste ist, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass bestimmte Tätigkeiten auch entlohnt werden, weil eben diese Arbeit, die geleistet wird, auch eine Entlohnung gerechtfertigt. Und ja, das sind so die Ziele, die ich in meiner Amtszeit als Schatzmeister haben werde. Ralf. Ja, also ich gehe davon aus, dass nach dem ABPT die Vorstandssitzungen selbstverständlich wieder öffentlich sind. Ich glaube, auch, da wird sich keiner mehr gegenstellen. Nein, das ist einfach so, das muss sein und fertig. Und da kann kein Mini-Protokoll irgendwo mal veröffentlicht werden. Nö. Ich selbst bin transparenzmäßig sowieso auch sehr offen. Ich habe auch überall in allen Listen alles das erzählt. Manche sagen, ach, da fällt ja schon fast in den Bereich des Datenschutzes rein. Nein, auch meine persönlichen Daten kann ich soweit bekannt geben. Schadet mir nicht. Ich habe da auch kein Problem mit meinem Arbeitgeber oder sowas. Ja, klar, meine Aufgaben, wenn als Gensec, Stellvertreter oder was auch immer, im Bereich des Generalsekretariats die vorrangig die Mitgliederverwaltung und dementsprechend dann in Kombination mit den Landesverbänden entsprechend die Schatzmeistereien unterstützen zum Mahnwesen, Mitgliederdatenbank aufräumen, die Verifizierung fürs BEO vorantreiben, dass das auch dann durchführt bis auf Kreisebene, ja, und versuchen so viel. Ja, das Kind von Steffi, dieses Organigramm, das Organigramm runterzuführen, wirklich, die einige Landesverbände haben schon angefangen, Steffi hat da auch schon angefangen. Ja, es soll an irgendeiner Stelle mal sein, dass man irgendwo hinklickt und weiß, wo man ist. Pirateninfo ist da eine gute Lösung, die auch unterstützungswert ist, in meinen Augen. Ich hatte da auch mal kurz mit rein angefangen am Anfang, bis zum Kommunalwahlkampf immer mal wieder. Und ja, das wäre eine Sache, die auch wirklich vorangetrieben werden kann. Läuft sehr gut, kommt gut an und ist ein gutes Projekt, wo man weiterarbeiten kann. Wie gesagt, die BEO sowieso, das hatten wir vorhin schon. Und ja, alles das, was eben so im Bereich der Zufriedenheit der Mitglieder notwendig ist. Wie steht ihr denn zum Thema Einzelbeschlüsse im Bundesvorstand? Mag bei kleinen finanziellen Sachen vielleicht Sinn machen, wobei klein bei mir die Grenze bei 100 bis maximal 200 Euro liegt und nicht bei 10.000. Also ich bin da, das kommt auf das Thema drauf an. Und ja, bestimmte Sachen haben einfach auch ein größeres Budget. Und es wurde in der Vergangenheit so gehandhabt, ist bisher auch eigentlich gut gelaufen. Von dem Wissen, den ich bisher habe. Und Einzelbeschlüsse sind eben in bestimmten Bereichen einfach nötig. Auf jeden Fall muss eine Obergrenze gesetzt werden. Wo die dann liegt, das muss der neue Bufo dann in Gesprächen feststellen und ganz klar auf Grundlage der Fakten, die der Haushalt dann liefert. Bei beiden Kandidaten erübrigt sich die Frage, ob sie in die existierenden Strukturen hinreichend eingebunden sind und die kennen. Das haben sie ja schon gezeigt. Was aber passieren kann, ist, da wird ja ein ganzer Bundesvorstand zusammengewählt und zwar nicht als Team, sondern im Wesentlichen einzeln. Und dann kommt da so ein Grüppchen zusammen. Könntet ihr euch vorstellen, egal wie dieses Grüppchen dann zusammengewählt wird, hey, ihr macht mit, oder hättet ihr bei dem einen oder anderen Kandidaten, der vor euch gewählt wird, vielleicht sogar den Eindruck, oh, das wäre für mich eigentlich der Grund, meine Kandidatur zurückzuziehen? Also bei mir gibt es eigentlich keinen Kandidaten, wo das zutreffen würde, dass ich meine Kandidatur deswegen zurückziehe. Ja, Dazu sind mir die Themen, die ich umsetzen möchte, einfach zu wichtig. Bei mir könnte es passieren. Ich habe den Vorteil, als Gensekret als Letzter gewählt, sollte ich feststellen, dass irgendeiner von den Kandidaten absolut teamunfähig wäre oder in meinen Augen teamunfähig ist, würde ich erst gar nicht kandidieren. Von denen, wo ich die Ansicht habe, dass sie gewählt werden, von den Kandidaten, die ich jetzt sehe auf der Kandidatenliste, wo ich zum Teil das Grillen mitgekriegt habe, wo ich mich weiter informiert habe, ist keiner dabei. Wie gesagt, ich habe den als Gensek, würde ich als Letzter gewählt werden. Das heißt, wenn ich merken würde, dass irgendeiner plötzlich der auf die Bühne gesprungen ist und gewählt worden ist, dann könnte ich dann sagen, nö, das ist dann jetzt nicht mehr meine Welt und damit wäre meine Kandidatur hinfällig. Ich bin da aber sehr schmerzbefreit und kann mich da fast anschließen. Die Arbeit muss gemacht werden und da sind andere, sofern man mit denen zusammenarbeiten kann, ist das alles in Ordnung und kann man als Team funktionieren. Wenn jetzt noch nicht die Bedingungen erfüllt sind, dass wir sagen, für du Gottes Willen, das geht ja überhaupt nicht, aber es gibt so eine Anlage, dass es mal kriseln könnte oder ihr bekommt das Gefühl, da das wird doch irgendwie schief gehen, könntet ihr euch eine externe Mediation vorstellen? Hintergrund der Frage ist, dass man das den vergangenen Bundesvorständen ja angetragen hat und das fand aber nicht so die pralle Aufnahme. Vorstellen, ja. Umgekehrt muss man sagen, ich arbeite jetzt aktuell in einem Team mit einem Abteilungsleiter und 26 Leuten, wobei ich sagen muss, auch da sind natürlich Personen bei, die einem persönlich nicht so liegen. Wenn man so eine Erfahrung hat über 20, 30 Jahre an einem gleichen Arbeitsplatz, hat man ein ganz anderes Verhältnis zu einer Teamarbeit. Die Arbeit steht im Vordergrund und nicht mehr die persönlichen Ansichten. Das mag da vielleicht eher umgekehrt sein, dass vielleicht mit mir jemand nicht zurechtkommt, als dass ich mich nicht auf jemanden einstellen kann und wenn es kontroverse Themen gibt, dann lässt man sie eben mit dieser einen Person und bespricht solche Sachen nur mit anderen. Aber ich könnte mir ohne weiteres auch eine Moderation vorstellen, wenn es denn mal knallt. Also ich bin auf jeden Fall für Moderation und das würde ich auf jeden Fall nutzen, wenn es bereitgestellt wird. Und das muss man dann gucken, ob so etwas überhaupt eintritt in dem Fall. Toi, toi, toi, dass die Frage überhaupt nicht aufkommt. Jetzt würde ich gerne die Leonie bitten, wenn sie Lust hat. Die ist heute gar nicht da, also stelle ich mal wieder ihre Frage. Seid ihr mit irgendeinem anderen Bewerber für diesen Vorstand in irgendeiner Weise verbandelt? Partner, Mitarbeiter, Chef, Onkel, Tante, Schwester, Sohn, sonst irgendetwas, was wir wissen möchten? Nein. Nein. Super. Birgit, bist du da? Die Birgit ist da. Dann kann sie doch bitte... Ach so, jetzt muss ich es... Ja, Entschuldigung. So, dann kennst du deine... Genau, das... Ja, wie steht ihr zu den AGs? Meint ihr, dass wir die irgendwie mal so ein bisschen legitimieren sollten? Zum Beispiel, dass man sie in der Satzung aufnimmt? Und zweite Frage, was haltet ihr von dem Konzept der Themenbeauftragungen? So, fang ich mal an. Themenbeauftragung und AGs. In meinen Augen sind das zwei Sachen, die eigentlich direkt zusammenhängen. Wenn jemand für ein Thema beauftragt wird, steht da eigentlich schon bisher meistens eine AG hinter. Denn das Thema behandeln wir ja schon seit 2007, 2008, 2009 irgendwann. Je nachdem, welches Thema das ist. Einen Themenbeauftragten sehe ich als Großkoordinator einer... So als Großkoordinator der AG. Die AGs liefern viel Arbeit. Ich hatte als Bundeslistenkandidat von Nordrhein-Westfalen kandidiert, habe aus Gründen damals zurückziehen müssen und hatte genau die Idee, die Themen mehr mit einzubringen. Das heißt, wenn wir denn in den Bundestag gekommen wären, wenn ich als Mandatsträger dort eingezogen wäre, hätte ich mich für die Fachbereiche auch auf die AGs bezogen und hätte mit denen Kontakte gemacht und dort auch versucht, Themen zu diskutieren und Themen weiterzuentwickeln. Ich weiß, dass einige vom Landtag NRW das versucht haben, das ist leider gescheitert. Lag vielleicht an den Themen, dass da nicht genügend Leute waren, die mitdiskutieren konnten oder wollten. Ist, finde ich, ein bisschen schade. Ich weiß, dass es AGs gibt, die zwiespältig sind, wo sich dann aus einer AG zwei gebildet haben, weil sie einfach so gegensätzlicher Meinung waren, dass es nicht funktioniert hat. Ob sie unbedingt in die Satzung müssen, ist auch eher wieder eine Teamentscheidung und das muss der Parteitag dann entscheiden zur Satzungsänderung. Kann man als Einzelperson sowieso nicht sagen. Ich finde die Arbeit, die aber in den AGs stattfindet, eine wichtige Arbeit, denn da wird sehr viel auch politische Diskussionen gemacht. Ja, auch da treten immer mal wieder Trolle auf, kennen wir alles. Ich habe sehr viele Mailinglisten, ich habe auch sehr viele AGs, die manchmal etwas kontrovers sind, wie die Waffenrecht beispielsweise, die ich mitlese. Ich muss mich nicht immer äußern, mir reicht es manchmal einfach nur Informationen zu kriegen. Themenbeauftragung, ja. Kann aber auch sein, dass eine AG mit einem Koordinator diese Themenbeauftragung kriegt. Also ich möchte das nicht unbedingt auf eine Einzelperson beschränken. Umgekehrt kann ich mir aber auch so sehen, dass ein Themenbeauftragter sich dann mit einer AG beschäftigt, im Zweifelsfall sogar mit einer Neugründung oder eine AG wieder neu ins Leben ruft, die mittlerweile eingeschlafen ist, kann ich locker mitleben. Themen brauchen Gesichter, gerade für die Presse. Deswegen sehe ich in den Themenbeauftragten eher die Außenpräsentation. Die AGs sind dann dafür da, die Parteitagsbeschlüsse zu erarbeiten. Und das sehe ich eigentlich als den Weg, den wir gehen können. Weil die Themen nach außen brauchen Köpfe, die sie gut repräsentieren können. Und da ist das nun mal als System ein guter Weg, den wir gefunden haben, finde ich. Ja, Uwe, das funktioniert jetzt nicht mehr im Moment. Uwe. Mr. Smackworks, please to the microphone. Nee, der will nicht. Ich glaube, Uwe. Er hat sich selbst noch stumm geschalten. Uwe, ich entstumme dich jetzt und du musst einfach reden und sonst nichts tun. Mal hören kann, weil ich höre nichts. So, jetzt bitte nicht zurückgehen in den Zuhörerraum, weil sonst bist du wieder stumm. Auf geht's. Zieh mich doch bitte mal hoch. Du bist doch oben. Rede doch einfach. Wenn ich sage rede, rede. Einfach so. Er scheint nicht zu hören. Ach so, das ist natürlich doof. Das hängt aber an ihm. Birgit, hörst du mich? Nein, das hängt nicht an ihm. Ich konnte eben am Mikrofon auch nichts hören. Oh, das ist schlecht. Moment. Mal ein kleines Update am Mikrofon machen. So. Uwe. Ah, jetzt geht es wieder. Wunderbar. Wir hatten ja gerade das Thema AGs und unterschwellig kam da ja auch ein Stück weit Struktur. Wir hatten gestern den Florenz hier, der gesagt hat, wir brauchen in dieser Partei etwas mehr Struktur. Die Frage an euch beide, wie seht ihr das? Und wenn ihr auch der Meinung seid, worin kann dieses Stück weit mehr Struktur nach eurer Meinung bestehen? Okay. Wer nun? Okay, dann fange ich an. Ja, wir brauchen mehr Strukturen. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, für Neumitglieder ist es extrem schwer, sich in die Arbeitsstrukturen der Partei einzufinden. Wir stellen sie dafür sehr große Hürden, die eigentlich nicht sein müssten. Wir müssen Wege finden, neue Mitglieder auf den Stand der Arbeit zu bringen und gleichzeitig die Mitarbeit sozusagen zu ermöglichen. Das wird noch ein großer Prozess. Wie das am Ende am besten gelöst werden muss, das muss als Gesamtpartei erarbeitet werden, das Konzept. Das kann ein Bufo alleine nicht entscheiden. Ja gut, ich komme aus zwei Bereichen. Einmal aus der Bundeswehr, wo es eindeutige Strukturen, klare Regelungen und klare Hierarchien gibt. Arbeite jetzt in einer Firma, die verhältnismäßig flache Strukturen hat für so ein großes Unternehmen mit 1500 Leuten. Wenig übergeordnete Stellen, eher die kleineren Teambildungen, die dann mit mehreren Teams, wenn überhaupt einen Abteilungsleiter haben, manchmal aber auch eher einen Bereichsleiter. Ich kenne beide Arten und beide Arten funktionieren. Das Problem ist, dass die Leute immer wieder Schwierigkeiten haben, sich in sehr flache Hierarchien einzufinden, wie es auch bei uns ist. Bei uns hat ein Basismitglied ähnlich viel Meinungsfreiheit und Meckerfreiheit wie ein Bundesvorstand, wie ein Landesvorstand oder wie ein Kreisvorstand. Für viele ist das ein Problem. Wir hatten das hier in Oberhausen mit den eben nicht so internetaffinen Menschen, die ständig nach Strukturen, nach Kreisverband und Ähnliches geschrien haben. Die Argumentation, Kreisverband für 10 Leute lohnt sich nicht, das ist viel zu teuer, wurde nicht anerkannt, bis die Leute dann tatsächlich eine eigene Partei gegründet haben mit den entsprechenden Strukturen, die sie haben wollten, beziehungsweise eine Wählergemeinschaft. Ich persönlich kann beides. Ich habe auch beides kennengelernt. An manchen Stellen braucht man eine Art Hierarchie, weil einer muss den Kopf hinhalten. So, weil es muss irgendwie koordiniert werden, wie in den AGs der Koordinator, wie im Landesverband der Landesvorstand. Es müssen manchmal schnelle Entscheidungen getroffen werden. Und dafür muss dann jemand verantwortlich sein. Deshalb braucht man eine gewisse Art von Struktur. Ich möchte sie nicht so in die Tiefe ziehen, wie es eben bei der Bundeswehr ist. Aber eine flache Hierarchie mit einer gewissen Struktur oben drüber, vielleicht das Ganze auch noch mit einer Matrix verknüpft, dass die Leute wirklich übergreifend, der an der einen Stelle Basis, ehrenamtlicher, Supermitarbeiter im Landesverband ist, der auch ohne weiteres Mandatsträger im Bund sein kann, oder eben der Mandatsträger im Land, der plötzlich im Bund als ehrenamtlicher Mitarbeiter tätig ist, ist alles möglich, wenn man sich dann darauf einstellen kann. Gut, für Leute, die diese Strukturen oder diese Hierarchien nicht kennen, nicht gewohnt sind, ist es natürlich erstmal schwer, sich einzufinden. Aber da kommt auch wieder die Pirateninfo so ein bisschen ins Spiel. Wenn diese Hierarchien, diese Organigrammstrukturen da abgebildet sind und man seine Leute wiederfindet und weiß, aha, ich bin da und da, ich kann mich an den wenden, das ist ein Kreisverband, ich kann mich an den verbinden, das ist ein Landtag und das ist mein Schatzmeister im Bund, wo ich mein Geld hinüberweisen muss. Man muss es einmal darstellen, dann kommen die Leute damit, glaube ich, auch klar. Gut, ich muss nochmal nachfragen, weil beide Antworten waren extrem ausweichend. Ich finde es schade, also ein klares Ja oder ein klares Nein hätte mir jetzt gereicht. Machen wir es also ganz praktisch. Die Frage nach Struktur zielt nicht auf die Kreisverbände, das ist klar. Praktisches Beispiel, wir waren gerade bei den Arbeitsgemeinschaften. Sollen die AGs nach wie vor von den Mitgliedern eingerichtet werden können, auch wenn wir überschneidende AGs haben, oder sollen die AGs thematisch dann vom Bundesvorstand eingesetzt werden, also legitimiert werden? Da hätte ich bitte mal eine klare Antwort drauf. Von der Basis her, nicht vom Bundesvorstand. Ja, bin ich auch noch die Basis, soll die AGs entscheiden. Okay, danke. Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Was haben wir denn noch aus dem Zuhörerraum? Ansonsten hätte ich noch so die eine oder andere Frage und dann kommt die Königsfrage. Wenn niemand ans Mikrofon kommt, glücklicherweise auch unser lieber Kindergarten nicht, eine Frage an den Philipp. Da sagt jemand, du machst im Fundraising gute Arbeit. Wärst du nicht für uns wertvoller, wenn du dabei bleiben würdest? Als Schatzmeister musst du diese Aufgabe ja teilweise abgeben und andere Dinge tun und dann kannst du ja kein Fundraising machen. Also ich gehe gerade, weil ich das Ganze ausbauen will, mit dem Ziel des Ausbaus in den Bufu. Ich habe es jetzt angefangen, also sagen wir mal so, ich stecke jetzt in den ersten Schritten. Ich bin jetzt zufrieden, dass die Infrastruktur jetzt bald steht. Danach folgt dann ja die wirkliche Arbeit, das Texten, das Ansprechen von Spendern. Und ich glaube, dass ich im Bundesvorstand mehr erreichen kann für die Partei, als wenn ich die Beauftragung nur weitermache. Was wäre das? Und dasselbe würde ich nachher den Ralf auch nochmal fragen. Das wäre zum Beispiel der transparente Haushalt, der jetzt mit Fundraising nichts zu tun hat. Das wäre zum Beispiel die langfristige Finanzplanung, die auch ganz wichtig ist. Das wären aber auch solche Dinge wie ansprechen, dass man jetzt schon die Wahlkämpfe plant, zum Beispiel für Hamburg und Bremen, dass man auch schon die ersten Planungen macht für Berlin, Schleswig-Holstein, Saarland und NRW. Wir haben bis jetzt immer, wie soll man sagen, hitzköpfig unsere Wahlkämpfe vorgeplant, immer auf den letzten Drücker. Das ist ein großes Problem, was ich sehe, und wir müssen da anfangen, auch ein bisschen vorausschauend zu planen und Arbeit, die vorher schon gemacht werden kann, auch wirklich vorher schon anzugehen. Nächstes Punkt ist, dass man auch das Fundraising dann früher beginnen muss, also Ansprache, Mitgliederwerbung, Aktivierung der Mitglieder und Spendeneinwerbung für diese Ziele. Ein nächster großer Punkt ist, dass man als Bundesvorstand und als Partei auch bestimmte Ziele einfach festlegen muss, was man erreichen möchte in einem bestimmten Zeitraum. Und da sehe ich ja, den Mehrwert, den ich schaffen kann. Ralf, wie ist das bei dir? Was kannst du im Bundesvorstand besser machen, als wenn du dich weiter so wie jetzt auch schon einfach so engagierst? Gut, das muss ich natürlich ein bisschen lächeln. Bis jetzt war meine Aufgabe hauptsächlich hier in Oberhausen alles das mit zu erledigen, was mit dem Wahlkampf zu tun hatte. Waren eben Landtag, Bundestag, Europawahl, Kommunalwahlkampf. Wir haben jetzt hier 3 Jahre Ruhe. Das heißt, ich bin im Moment tatsächlich eher arbeitslos. Unsere Sachen hier sind soweit erledigt. Kommunal, wie gesagt, durfte man nicht antreten. Damit hat sich da jegliche Arbeit auch erstmal für mich soweit erledigt, die da hätte anfallen können als Stadtrat oder als Bezirksrat, wo ich als Einziger auf der Liste stand. Wie gesagt, diese Themen sind für mich alle durch. Ich habe im Moment keine Aufgaben, die Relevanz wären. Das heißt, ich würde mir sowieso irgendwas anderes suchen, sei es denn, mich in eine Behung mit einzubringen für eben Offline-Sachen oder alternativ dazu die Pirateninfo deutlich mehr zu unterstützen oder aber eben im Landtagsbereich, also nicht Landtag, sondern Landesverbandsbereich, mich einzubringen, Gensek-Team, Schatzi-Team eher nicht. Nee, mit Geld habe ich jetzt nicht so. Oder ebenso, ja. Du kandidierst aber für den Bundesvorstand. Ich kandidiere für den Bundesvorstand. Was du sonst alles machen kannst, aber warum willst du Bundesvorstand? Weil du kannst so ganz, ganz viele andere Sachen machen. Du hattest gefragt, welche Aufgaben ich mache, alternativ zum Bundesvorstand machen könnte. Hast du verstanden? Mein Interesse war, also diese typische Piratenfrage, ne? Wir haben ja piratiges Mandat und eigentlich kann ja jeder fast alles machen, ne? Außer irgendwie Mitglieder registrieren oder sowas. Was kannst du erreichen, was du im Bundesvorstand machen kannst, was du aber als Basispirat, wo du dich da nicht einbringen kannst und was du da nicht machen kannst? Okay, da war die Frage war von etwas abgehakt, die habe ich genau falsch rum verstanden. Nein, was ich im Bundesvorstand machen kann, was ich so nicht machen kann, ist ganz klar den Kopf dafür hinhalten, für die Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Also Arbeit machen und Kopf hinhalten. Das heißt, die Verantwortung übernehmen, kurzfristig zu entscheiden und eben genau die Sachen, die liegen geblieben sind in der letzten Zeit, zu forcieren. Sprich, ganz gezielt BEO. Danke. Joachim oder Wolfgang? Nee, das war dann schon meine Wenigkeit, da es ja jetzt doch nochmal zu Fundraising gekommen ist. Du sagst es ja, du machst die Infrastruktur, so hatte ich das auch verstanden, aber dann hatte ich mittlerweile auch gehört, dass du für das gesamte Fundraising zuständig bist. Du sprachst eben vom Texten, also geht es in dem Fundraising, was du planst, um reine Spendenaufrufe, die auf der Webseite stehen, oder gibt es bereits ein Konzept, wie man Fundraising auch weiter betreiben kann? Und dann vielleicht auch gleich die Frage dazu, wir haben auch hauptberufliche Fundraiser in der Partei. Einer davon ist Tim Weber. Hast du dich mit denen schon mal zusammengesetzt? Ich habe mit Tim Weber gesprochen. Er möchte aber das Thema Fundraising gerade abgeben, was auch in seinem jetzigen Arbeitsumfeld ist. Er möchte sich neuen Themenbereichen zuwenden. Ich stehe mit ihm in Kontakt. Er wird uns seine Erfahrungen auch zur Verfügung stellen, soweit er das kann. Ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die im Fundraising aktiv sind. Fundraising wird mehr sein als nur online. Wie gesagt, schon vor uns, es ist jetzt ein Plakatspendenshop in Arbeit, der sozusagen Themen auch in die Offline-Welt befreien wird. Plakatmotive können von Sympathisanten, von Mitgliedern, von der SG-Gestaltung gestaltet werden und eingereicht werden und können so für Spenden werben für die Partei und gleichzeitig Themen in die Öffentlichkeit tragen. Das nächste ist, dass die SMS-Spende ist geplant, wieder mit über Kennwörter, das gespendet werden kann, einfach vom Handy aus. Aber auch eben, ja, also ein Gesamtkonzept ist da. Es wird auch bestimmte Dinge geben, wo wir noch diskutieren müssen, die vom Budget abhängen werden. Zum Beispiel auch einmal eine Spendenaufruf auf zum Verteilen oder Kaperbriefe. Das wird verschiedene Themen noch sein, die zu diskutieren sind, anzusprechen sind, und das ist noch ein großer Schritt. Also wie gesagt, jetzt steht erstmal die Infrastruktur. Der nächste Schritt ist dann, diese Infrastruktur auch wirklich auszunutzen. Kurze Nachfrage, also der Bereich mit Unternehmen und Unternehmensverbänden zu reden, gehört dann offensichtlich noch nicht dazu. Ich sehe allerdings auch, das gebe ich zu, dass das im Moment wenig fruchtbar sein würde, aber ist da auch etwas angedacht, sind da entsprechende No-Gos schon definiert oder ist da noch nichts? Weil mich wundert es, wir kennen uns ja, aber mit mir hattest du zum Beispiel noch nicht gesprochen und wir hatten das hier mal skizziert, wie man sowas machen könnte. Die Ansprache von Unternehmen ist direkt noch nicht geplant. Haben wir da ethische Punkte, die da zum Wirken kommen, oder ist das jetzt einfach pragmatisch irgendwie, sind wir noch nicht so weit? Sowohl als auch, glaube ich. Also zum jetzigen Zeitpunkt sind wir noch nicht wirklich auf dem Punkt, das sowohl moralisch zu bewerten, als auch dann in der Umsetzung. Okay, Wolfgang. Du sagtest am Anfang, dass du einen transparenten Haushalt machen möchtest, was ja sehr gut ist, und ich glaube, das wollen viele. Die Swanhilde hat das letztes Jahr auch begonnen bei einer Sache, zum Beispiel der Spenden, die diverse Mandatsträger in Länderparlamenten, zum Beispiel Berlin, geleistet haben, hat sie das veröffentlicht, ohne die Namen zu nennen, aber nur die Summen, und hat dafür heftigst Prügel bekommen. Wie Shitstorm-resistent bist du denn da an der Stelle, wenn du das machen wärst, oder wärst du das nicht machen? Das ist eigentlich auch geplant, kumulierte Spendenbeträge zu veröffentlichen oder anonymisiert zu veröffentlichen. Ich bin eigentlich relativ shitstorm-resistent, von daher denke ich, dass ich das dann aushalten werde, wenn da Leute meinen müssen, dass sie deswegen aufschreien, weil man unsere eigenen Positionen umsetzt. Jo, gut, ich habe da jetzt mit der Staatsmeisterei dann ja eher weniger zu tun. Kenne allerdings den Fall, der damals war. Swan hat immer gute Ideen gehabt. Teilweise waren sie kontrovers, und vielleicht wäre es anders gewesen, wenn man das vorher ausdiskutiert hätte und die Leute nicht einfach vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Manche Sachen könnte man durch Transparenz vorher vielleicht dann doch auch entschärfen. Shitstorm-resistent bin ich aber auch. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da sagt. Flo. Ja, nochmal an Philipp. Du bist ja umsetzungsverantwortlich für das Fundraising-Tool. Haben wir da schon drüber gesprochen? Sorry. Nicht? Okay. Dann eine Frage dazu. Das Ding kostet ja irgendwas mit 11.500 Euro pro Jahr brutto. Sollte für den Europawahlkampf angeschafft werden. Erstens, wie sieht deine Evaluationsstrategie aus? Und zweitens, kannst du schon sagen, was es denn gebracht hat im Europawahlkampf? Also hat sich's gelohnt, hat sich's nicht gelohnt? Also zum einen, die 11.500 Euro sind für 2 Jahre. Das sind also, die Hälfte ist für 1 Jahr. Da wir das Tool jetzt erst gerade im Aufbau haben, haben wir es zur Europawahl noch nicht vollständig nutzen können. Wir haben darüber den Plakatspendenshop abwickeln können, was insgesamt 10.700 Euro eingebracht hat. Davon waren aber auch Buchungen der Kreisverbände mit dabei, die bei sich Spenden eingesammelt haben, soweit es mir gesagt wurde, für diesen Zweck. Der richtige Start des Projektes wird jetzt zur sächsischen Landtagswahl sein. Dort wird es ordentlich genutzt werden und ist im Aufbau dafür eingesetzt zu werden. Ich denke, dass die Evaluation beginnen kann ab August, da wir jetzt zurzeit auch intern zu viel Arbeitslast hatten. Ich hoffe, das reicht dir aus Aussage erstmal aus. Ja, danke. Haben wir noch eine weitere Frage? Sonst mache ich den Aufzugstest und dann ist Feierabend. keine weitere Frage. Der Wolfgang. Eigentlich keine richtige Frage, sondern vielleicht eine Bitte an alle beide. Könntet ihr die ersten drei Dinge nennen, die ihr jeweils machen wollt in eurem Geschäftsbereich? Jo, fange ich mal an. Also das allererste ist, mich vertraut machen, was an Arbeit dort liegt und noch weggearbeitet werden muss. Weil das ist das Vorrangige. Ich weiß, dass der Sven sehr viel gemacht hat. Ich weiß, dass gerade auch das aktuelle Gensec-Team da wirklich gearbeitet hat. Es kann nicht ganz so viel sein, aber ich weiß nicht, wie viel es ist. Dementsprechend, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist ja ganz klipp und klar die Mitgliederdaten. Und der dritte Schritt, eigentlich zwei zweite Schritte, gleichzeitig Verifizierung und Umsetzung Geo. Ja, bei mir ist Schritt 1 ist Nachtragshaushalt 2014, Planhaushalt 2015 und 2016 erstellen. Schritt 2 wird sein Evaluation P-Shop, die kann man im Weiterbetrieb sicherstellen. Und der dritte Schritt wird dann sein Planung für transparenten Haushalt und andere Dinge sowie Suche nach weiteren Aufgabendelegierung vorantreiben. So, dann jetzt zum Abschluss. Wir stellen uns folgende Situation vor. Ihr steht an einem Aufzug, Erdgeschoss, es geht in den dritten Stock. Ihr habt knapp eine Minute Zeit, mich, einen Jungwähler, der zum ersten Mal wählen darf bei irgendeiner Wahl. Philipp hat ja direkt eine vor Augen und dem Ralf wird sicherlich auch eine einfallen, davon zu überzeugen, dass ich bei dieser Wahl definitiv Piraten wählen muss. Wer mag anfangen? Eine Minute und ich unterbreche euch im Zweifelsfall. Fange ich an. Also, die Piraten sind gerade für junge Leute sehr wichtig, weil wenn ihr nicht in einer Welt leben wollt, die nachher permanent überwacht wird, wo ihr im Netz nicht mehr machen könnt, was ihr wollt, wo ihr in eurer Ausbildung, in eurer Schulzeit permanent beeinflusst und in eine Richtung gedrückt werden wollt, dann bleiben nur noch die Piraten über, weil alle anderen wollen genau das. Danke. Philipp? Wenn du nach einer Alternative suchst, die aufgeschlossen ist und deinem Leben freigestalten möchtest, dann ist die Piratenpartei deine erste Wahl. Denn wir stehen dafür, dass wir neue Ideen einbringen, alte Strukturen aufbrechen und Beteiligungen dort schaffen, wo sie vorher noch nie jemand gedacht hat. Super, dankeschön. Wenn dann nicht noch Horden von Menschen ans Mikrofon kommen, was ich jetzt nicht hoffe, dann haben wir diese Grill-Session erfolgreich und ziemlich kultiviert hinter uns gebracht, wofür ich mich bedanke bei dem Ralf und beim Philipp. Danke auch an den Ralf, dass er nichts dagegen hatte, den Philipp noch dabei zu nehmen. War eigentlich sehr schön, diese Kombination zu machen. Danke an über 100 Zuhörer im Zuhörerraum und an die Menschen am Podcast, die jetzt über zweieinhalb Stunden da durchgehalten haben. Wenn die beiden ihr letztes Wörtlein noch geredet haben, dann bitte die Aufnahmen stoppen und ab dann gemütlichen sozialen Abend oben im großen Raum. Ja, ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Natürlich auch bei den 100, die im Zuhörerraum sind, die ihren Abend dafür geopfert haben. Ist ja nicht der erste. Ich freue mich auf den Bundesparteitag. Ich hoffe, dass ich gewählt werde. Wer mag, kann mich ja noch unterstützen, obwohl ich nicht Fan wirklich von Unterstützer bin in der Wikiliste. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Interesse und wir sehen uns zum BPT. Aufnahmen aus!